Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, herzlich willkommen zur 14. Folge unseres kleinen Büchertischs. In diesem Kurzformat möchten wir Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Unter anderem bilden wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus ihrer Reihe Basiswissen, hier in Kurzform ab. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung, eine Einführung nicht vollständig sein und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Format Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema. Vorweg an alle Genossinnen und Genossen, die sich überraschend zahlreich für eine Fortsetzung von Das Kapital kompakt geäußert haben, da muss ich noch um ein wenig Geduld bitten. Ich arbeite mich bereits wieder in den zweiten Band ein und möchte das natürlich ordentlich und sauber machen, was aber auch viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt. Jedenfalls hier das feste Versprechen, Band 2 und Band 3 von Kapital kompakt, das wird kommen. Heute sprechen wir über ein anderes, aber auch faszinierendes Buch aus der Basiswissensreihe. Nämlich das Buch von Andreas Wehr, Die Europäische Union. Aber bevor wir mit Andreas Wehr anfangen, fangen wir an mit Fabian Lehr. Unser Genosse Fabian Lehr hat vor 4 Jahren ein kurzes Video aufgenommen mit dem Titel Vergesst die Vereinigten Staaten von Europa. Fabian eröffnete seine Folge so. Lenin konnte nicht vorhersehen, dass lange nach seinem Tod die EU gegründet werden würde. Er konnte nicht vorhersehen, dass ein großer Teil der europäischen Liberalen ihre Identität aus dem Abfeiern und Idealisieren dieser EU beziehen würden. Es gab aber durchaus schon zu Lenins Zeiten Teile des europäischen Liberalismus, die damals eine Pan-Europa-Ideologie vertraten. Die Vorstellung, dass all die Widrigkeiten und Probleme, die aus dem kleingeistigen europäischen Nationalismus folgen würden, sich auflösen würden, wenn die Europäer nur eine politische Einheit bilden, wenn sie einen europäischen Staatenbund schaffen würden. Diesen paneuropäischen Idealismus hat Lenin 1915 einen Text über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa eine Antwort erteilt, die uneingeschränkt auch für die heutige EU und ihre heutigen liberalen Fans gilt. Darin stellt Lenin fest, dass die Losung der Vereinigten Staaten von Europa unter kapitalistischen Bedingungen entweder eine Unmöglichkeit oder eine reaktionäre Vorstellung ist. Eine Losung, die auch meiner Meinung nach heute noch zutreffend ist. Die wichtigsten Statements aus Fabians Folge sind meines Erachtens, Zitat, die EU ist ein Bund der europäischen nationalen Kapitalismen. Um gemeinsam optimale Rahmenbedingungen für ihre Kapitalakkumulation zu schaffen, ihre Stellung auf dem Weltmarkt und ihre imperialistischen Ambitionen zu verbessern. Zweites Zitat, die staatliche Einigung Europas unter kapitalistischen Vorzeichen ist unmöglich auf demokratischem Wege denkbar, sondern höchstens auf militärischem und auf autoritär-diktatorischem. Und die für mich zwei ganz entscheidenden Zitate sind aus diesem Vereinigten Staaten von Europa. Das Resultat wäre, dass wir eine weitere imperialistische Supermacht haben, die die Welt effizienter ausplündert. Die Wahrscheinlichkeit eines neuen Weltkrieges würde steigen. Und das letzte zentrale Statement aus der Folge von Fabian: Eine Einigung Europas ist möglich und erstrebenswert, ausschließlich auf einer sozialistischen, auf einer planwirtschaftlichen Basis. Ich fand das jetzt äußerst interessant beim Lesen vom Buch von Andreas Wehr, Die Europäische Union, dass ohne die Benennung von Lenin oder Planwirtschaft Andreas Wehr mehr oder weniger genau die gleichen Standpunkte und Positionen vertritt wie Fabian Lehr. Und das überrascht doch ein wenig, wenn man die Biografie von Andreas Wehr sich genauer anschaut. denn Andreas Wehr war von 1999 bis 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter der konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, / Nordische Grüne Linke, und zwar im Europäischen Parlament. Und mit diesem Wissen über Andreas Wehrs Werdegang, seinem beruflichen Werdegang, da ist es schon ein Stück weit auch erstaunlich, wie er das tagtäglich beruflich ausgehalten hat, in so einer Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europäischen Parlament. Ich jedenfalls stelle es mir als Zerreißprobe vor. Aber auch ohne die direkte praktische, empirische Tätigkeit im Europäischen Parlament ist Andreas Wehr ganz fraglos wirklich ein Experte auf dem Gebiet der Europäischen Union. Er hat eine ganze Menge Bücher zur Fragestellung veröffentlicht. Nur ein paar Titel sind Europa ohne Demokratie, die europäische Verfassungsdebatte oder Der europäische Traum und die Wirklichkeit. Eine zentrale Frage, die immer wieder Gegenstand ist für Andreas Wehrs Publikation, ist auch Griechenland. So zum Beispiel die Buchtitel Griechenland, die Krise und der Euro oder Der kurze griechische Frühling, das Scheitern von Syriza und seine Konsequenzen. Andreas Wehr hat noch ganz viele weitere Bücher zur EU, zu Griechenland publiziert. Und was wir jetzt vorliegen haben heute als Gegenstand, ist die Ausgabe in der Basiswissensreihe Die Europäische Union aus der dritten Auflage von 2018. Und das hat dieses Mal eine besondere Bewandtnis, denn hier wurden nicht nur kleinere Ergänzungen oder Überarbeitungen vorgenommen, sondern natürlich ist 2018 hier leider auch die historische Grenze, die wir haben, wo dieses Buch sein Ende hat und nicht mehr die letzten Jahre, die letzten besonders ereignisreich gewesen sind in Sachen europäischer Geschichte, die werden jetzt in dem Buch natürlich nicht mehr mit abgebildet. Darunter würden natürlich wichtige historische Ereignisse fallen wie die Covid-Pandemie und die Corona-Krise. Außerdem der Ukraine-NATO-Russland-Krieg. Das ist wahnsinnig wichtig auch nochmal für die Geschichte der Europäischen Union. In Deutschland auch die sogenannte Zeitenwende. Das heißt auch für die europäische Rüstungspolitik ganz entscheidende Jahre, wo gigantische Verschuldungen aufgenommen werden. Diese Euro-Rüstungsfonds, SAFE oder das Rearm Europe-Programm, bei dem gleich eine Verschuldung von 800 Milliarden angehäuft wird. Ganz viele, also aus den letzten Jahren, ganz viele sonstige katastrophale Entscheidungen, die da in Brüssel getroffen wurden. Das fehlt leider in diesem Buch. Und trotzdem ist es sehr, sehr spannend, die Geschichte bis zum Jahr 2018 hier nachzuvollziehen. Auf dem Klappentext, da steht, Andreas Wehr schreibt die Europäische Union als ein fragiles Bündnis. In ihm dominiert das Machtstreben der großen Mitgliedstaaten. Unter ihm gibt es ein erstarktes Deutschland. Und das gibt den Ton an. Unter seiner Führung entwickelt sich ein wirtschaftlich starkes Kerneuropa, umgeben von einer schwachen Peripherie. Die Geschichte der Europäischen Union und all den Vorläufermodellen, die es gab, die ist alles andere als geradlinig. Ja, ständig stolpert diese Geschichte, immer wieder verfängt sie sich in Sackgassen und kommt da nicht weiter. Sie kommt regelrecht immer wieder ins Stocken, stagniert. Über die Jahrzehnte gab es unzählige Verträge, unzählige Absichtserklärungen, Memoranden. Die Geschichte durchläuft sehr viele Krisen. Es gibt ganz viele Gründungen von Integrationsprojekten. Die werden dann teilweise wieder aufgelöst. Es gibt immer mehr Beitritte in der EU-Geschichte. Es gibt auch einen historischen Austritt aus der EU. Jetzt relativ an den Anfang der Folge dachte ich, wäre es sinnvoll, einen groben Zeitstrahl zu setzen mit ein paar ersten historischen Marken, die wir dann im Laufe der Folge Stück für Stück tiefer betrachten werden, genauer betrachten werden. Und es ergibt grundsätzlich Sinn, nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg anzufangen mit Überlegungen zu einem europäischen Staatenbund, denn die Ideen sind schon älter. Und da werden wir auch gleich die Reise beginnen. Aber natürlich war es für die Frage der Europäischen Union ganz entscheidend, dass 1948, also dann doch nach dem Zweiten Weltkrieg, der Marshallplan eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja. Und das wurde auch irgendwie organisiert, nämlich von der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, ja, die OEEC. Dann die Montanunion 1951 spielt eine ganz wichtige Rolle für die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der ersten kooperierenden Staaten. Eine Unterteilung, die auch Andreas Wehr hier vornimmt an dieser Stelle, bildet das den ersten Teil der Betrachtung. Der zweite Teil ist dann nach der Montanunion ein Aufstieg, der immer wieder gekennzeichnet ist von Stagnation. Da steht vor allem der Römische Vertrag, das Inkrafttreten der EWG. Das ist der erste Teil in dieser Einordnung. Der zweite Teil beschreibt einen Aufstieg und Stagnation. Das fängt vornehmlich an mit dem Ende der 50er Jahre und dem Schließen der römischen Verträge. Außerdem die EWG tritt in Kraft und erste Erweiterung der Gemeinschaft, zum Beispiel der Beitritt Großbritanniens. Den dritten Teil nennt Andreas Wehr Zeit der schnellen Integration. Das beginnt vor allem mit 1992, dem Inkrafttreten der Maastricht-Verträge und damit auch der Gründung der Europäischen Union. Das Schengen-Abkommen tritt in Kraft, ja, Ende des Jahrtausends die Einführung des Euros, oder also Beginn des neuen Jahrtausends die Einführung des Euros. 2004 die große Osterweiterung der Europäischen Union mit dem Beitritt von 10 mittel- und osteuropäischen Staaten. Letzte Phase nach Andreas Wehrs Einteilung ist dann die ab 2005, die er als Rückschläge und Krisen bezeichnet. Der Beginn der globalen Finanzkrise 2008, 2015 die sogenannte Flüchtlingswelle, also die europäische Flüchtlingskrise, und 2016 der Brexit, das britische Referendum, das zum Ausstieg Großbritanniens geführt hat. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Gleich zu Beginn des Buchs wirft Andreas Wehr einen Blick auf den Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa. Also eben nicht erst den Startpunkt nach 45, sondern mit dem Eintritt in das junge 20. Jahrhundert. Und da beginnt Andreas Wehr in seinem Unterkapitel das Europa des Imperialismus. Und an der Stelle lässt er dann gleich Reinhard Opitz zu Wort kommen. Und Opitz sagt zu den Europa-Ideen am Anfang des 20. Jahrhunderts, Zitat, das 19. Jahrhundert hingegen wurde in Europa zum Zeitalter des Liberalismus, des Freihandels, der Nationen und Nationalstaaten. Erst als mit dem Monopolisierungsprozess der kapitalistischen Ökonomie im Übergang zum 20. Jahrhundert Liberalismus und Freihandel lästig wurden, erinnerte man sich wieder der Europa-Idee. Den imperialistisch gewordenen großen Staaten des Kontinents diente sie zur Legitimation ihrer Überlegenheit gegenüber kleineren Ländern. Vor allem in Deutschland wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts immer neuere Europakonzepte entwickelt, die alle nur dem einen Zweck dient: die imperialistische Expansion des Deutschen Reichs zu rechtfertigen. Nach Reinhard Opitz bilden sich am Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland zwei Europa-strategische Hauptlinien des deutschen Kapitals heraus. Die detaillierte Darstellung finden sich im vielfach zitierten und empfohlenen Buch von Opitz Europa-Strategien des deutschen Kapitals von 1900 bis 1945. Da schreibt er die zwei Europa-strategischen Hauptlinien des deutschen Kapitals. Die eine, vorwiegend vom schwerindustriellen Kapital getragene Linie, die Montanindustrie. Diese ist führend an der Gründung des Alldeutschen Verbandes, in Klammern zunächst Allgemeiner Deutscher Verband, und zwar schon im Jahre 1891. Die Alldeutschen propagieren die Expansion nach Westen, die Annexion auch des französischen Teils Lothringens, von Luxemburg und selbst von Teilen Belgiens. Die dortigen Kohle- und Erzgruben sollen unter Kontrolle des deutschen Kapitals kommen. So die Auslegung dieser europastrategischen Hauptlinie der Montanindustrie bzw. des Altdeutschen Verbands. Die andere europastrategische Hauptlinie des deutschen Kapitals wird vom neuindustriellen Kapital getragen. An der Spitze stehen die Chemie- und Elektrokonzerne und die mit ihnen verbundene und in Teilen auch schon verschmolzene Banken. Die Deutsche Bank wäre hier vor allem zu nennen. Diese Kapitalfraktion findet ihren politischen Ausdruck in der Gründung des Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins. Das im Jahr 1904, also etwas jünger als der Altdeutsche Verband. Dieser Mitteleuropäische Wirtschaftsverein, der orientiert sich auf die politische und schließlich eben auch militärische Expansion in Richtung Balkan und Nahost, ja, also die andere Himmelsrichtung, ja, dort, wo das begehrte Erdöl zu holen ist. Also Europas strategische Hauptlinien des deutschen Kapitals mit Expansionsplänen in zwei unterschiedliche Himmelsrichtungen. Der Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs, Bettmann-Hohlweg, der wurde dann, bevor der Erste Weltkrieg losgetreten wurde, von den Interessen vom Altdeutschen Verband und auch von den Interessen der Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins schriftlich immer wieder in Kenntnis gesetzt und auch entsprechend politisch wurde die Durchsetzung dieser Strategien forciert. Also einmal in Richtung Osten, da haben wir Chemie, Elektrokonzerne, die neue Industrie und einmal in Richtung Westen, Richtung Lothringen, Luxemburg, Belgien, da haben wir die Montanindustrie, Kohle, Stahl, da will der Altdeutsche Verband. Und die Geschichte kennen wir. Im Ersten Weltkrieg verschmelzen die Kriegsvorstellungen dieser beiden Kapitalfraktionen. Es gab also eine West- und eine Ostfront. Da gehen wir jetzt nicht tiefer rein in die Geschichte des Verlaufs des Ersten Weltkriegs. Das machen wir an anderer Stelle. Aber nach der Niederlage des Deutschen Reichs, oder die Expansionspläne müssen erstmal auf Eis gelegt werden, so ist vielleicht eine gute Formulierung, vornehmlich müssen 1918 aber erstmal revolutionäre Bestrebungen von der Arbeiterbewegung zerschlagen werden. Zur Geschichte der Novemberrevolution, da haben wir eine Folge im Repertoire der Kommunistenkneipe, die kann man an der Stelle sehr, sehr empfehlen. Das war ein total spannendes Gespräch. Nach der blutigen Niederschlagung durch die Konterrevolution, die könnte man Noske nennen, Scheidemann, Ebert und so Konsorten, da erhalten ab etwa 1923, ja, auch eine wichtige Marke, weil hier auch nochmal der Hamburger Aufstand niedergeschlagen wurde, aber genauso in dieser Zeit, da gibt es auf einmal eine dritte Europastrategie, die den ersten beiden Hauptlinien so ein bisschen Konkurrenz macht. Ja, und die hat eine bisschen eigentümliche, neuartige dritte Strömung. Und das ist die Pan-Europa-Konzeption, wo vorhin auch schon Fabian Lehr, als ich ihn zitiert habe, schon drauf Bezug genommen hatte auf diese Pan-Europa-Ideen und auch wie Lenin dazu diesen Vereinigten Staaten von Europa in diesen Pan-Europa-Ideen Bezug genommen hat und dass es da immer eine Rolle spielt, welche Vorzeichen hat das Ganze. Also sind das Europastrategien für einen sozialistischen Staatenbund oder für einen bürgerlichen Staatenbund? Ja, diese Vorzeichen spielen dann natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Stark verbunden mit dieser Pan-Europa-Konzeption ist der Name Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi. Diese Strategie eines Pan-Europas in den 20er Jahren, die passierte eigentlich außerhalb des Horizonts der meisten Kreise des deutschen Monopolkapitals. Also während die anderen beiden, nennen wir sie mal die klassischen Strategien, genuin aus den Kreisen des Monopolkapitals kamen, ist das jetzt mit dieser Pan-Europa-Idee ein bisschen gesondert zu betrachten. Zwecks gemeinsamer Expansion sollte sich ein multinationales Europa herausbilden, unter Ausschluss Englands und der Sowjetunion. Propagiert wird in der Strategie ein Europa, das von Petsamo bis Katanga reicht, unter Einschluss eines geschlossenen afrikanischen Kolonialreichs. Das heißt, europäisch-Westafrika, Libyen, Französisch-Afrika, Angola, Kongo, plus noch zerstreuter Kolonien aus damaligen französischen, belgischen, portugiesischen und italienischen sowie spanischen Besitz. Also eher so eine koloniale Öffnung wieder, also auch keine besonders sympathische Strömung, was Europastrategien angeht. Der CSU-Europaabgeordnete Otto von Habsburg stand über Jahre an der Spitze der Pan-Europa-Union und auch Franz Josef Strauß konnte immer noch diese Pan-Europa-Union etwas abgewinnen, ja, damit man mal sieht, wer bezieht sich eigentlich darauf. Im August 1989 organisierte die Pan-Europa-Union, und da war halt eben auch der Vorsitzende Otto von Habsburg, da organisierten die an der österreichisch-ungarischen Grenze das sogenannte Pan-Europäische Picknick. Und noch im gleichen Jahr reklamierte die Pan-Europa-Union für sich maßgeblich zur Zerstörung des europäischen Sozialismus beigetragen zu haben. Zu diesem paneuropäischen Picknick, das kann man sich nochmal angucken, weil da vorübergehend über die Grenze der DDR 600 DDR-Bürger rüber sind. Und das wurde dann halt eben reklamiert von Seiten dieser Paneuropa-Union, ne, maßgeblich zur Zerstörung des europäischen Sozialismus beigetragen zu haben. Nur um nochmal zu unterstreichen, in welcher Tradition steht diese Pan-Europa-Union eigentlich. Wo ist die Freiheit, wo kann ich sie finden? Wo ist die Freiheit, wo kann ich sie finden? Wo ist die Freiheit, wo kann ich sie finden? Sag mir, wer ist frei? Kommen wir zum Beginn der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch gerade in bürgerlichen Geschichtsbüchern, da lautet die Erzählung in ungefähr manchmal so: Die Kriege auf dem Kontinent, die sollten endlich gestoppt werden. Nie wieder Krieg. Insbesondere vor dem Hintergrund der langen, ja, und sicherlich auch ständig blutigen Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Frankreich und England und so weiter. Könnte man jetzt alles durchdeklinieren? Ja, ist völlig richtig. Die europäische Geschichte ist eine Geschichte der Kriege, keine Frage. Der österreichische Bundeskanzler hat es 2006 mal so schön benannt: die Legitimation des Europäischen Staatenbundes auf den Sockel einer Friedensfähigkeit. Er sieht hier ein Gründungsmotiv in einem Friedensprojekt. Und was ist nun dran am Gründungsmythos des Friedensprojekts? War das eigentlich das ausschlaggebende Motiv? War das überhaupt ein Motiv? Das ist ja eine spannende Frage, die es mal zu klären wäre. Offensichtlich ist, denke ich, dass diese Erzählung von die EU hat sich gegründet oder auch die Vorläuferstrukturen der EU hätten sich gegründet als Friedensprojekt, das ist nicht ganz frei von integrationspolitischen Legenden. Und dem wollen wir jetzt auch mal nachgehen. Und das können wir uns an mehreren Punkten auch ansehen. Also, zur frühen Phase der europäischen Integration. Nehmen wir das Jahr 1950, als der französische Außenminister Robert Schuman die Gemeinschaft für Kohle und Stahl ins Leben rief. Da stand zunächst die Zusammenführung wirtschaftlicher Interessen im Vordergrund. Ja, noch bevor eine ideologische Rechtfertigung in Form eines Friedensbündnisses herangezogen wurde. Also da hat kein Mensch davon gesprochen. Kommt eher der Eindruck, das hat man dann nachträglich an den Anfang gesetzt. Aber tatsächlich, die ersten Schritte war die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 1950 ist keine schlechte erste Marke, denn als der französische Außenminister Robert Schuman den Vorschlag machte, zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu begründen, da war weder der Frieden in Europa in Gefahr, noch irgendein europäisches Land überhaupt dazu gerade in der Lage, einen Krieg zu führen, denn das waren 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, wir kommen der Gründungsidee etwas näher, wenn wir die erste Phase genauer betrachten und auch global betrachten. Andreas Wehr schreibt, die europäische Integration bis hin zur Europäischen Union fand unter den Fittichen des amerikanischen Adlers innerhalb der NATO statt. Die Friedensrhetorik im Zusammenhang mit der europäischen Integration bezeichnet einen Gründungsmythos im deutsch-französischen Verhältnis und einen seit den 60er Jahren fortgesetzten Versuch, sich gegenüber Amerika als selbstständige Kraft, als europäische Säule der Allianz und in der Welt als Friedensmacht darzustellen. Also Andreas Wehr ist da auch äußerst skeptisch, was den Gründungsmythos des Friedensprojekts angeht. Ein noch weiterer, ebenfalls aber ständig am Leben gehaltener Gründungsmythos ist, dass die europäische Integration aus dem Geist des antifaschistischen Widerstands hervorgegangen ist. Also, was an der Story stimmt, ist, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs in mehreren Ländern Widerstandskreise die eine rasche europäische Einigung forderten. Da gab es zum Beispiel in Frankreich Albert Camus, in Italien der sozialistische Publizist Altiero Spinelli, in Deutschland die Befreiten aus Buchenwald, die auch das Buchenwalder Manifest verfasst hatten, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Da wird dann so drauf verwiesen, ja, in deren Tradition stehen wir. Wobei deren Forderung, und die hatten tatsächlich europäische Forderungen, was auch die Frage der Nationalstaaten angeht, und die Forderung von diesen antifaschistischen Widerstandskreisen, die lauteten eher so, mit einem sofortigen Zusammenschluss der Nationalstaaten. Das war nun für die bürgerlichen Architekten des Staatenbündnisses überhaupt nicht tragbar. Also das war jetzt nicht die Idee, dass man die Nationalstaaten auflöst. Aber die antifaschistische Vokabel vom Gründungsmythos, die ließ man sich natürlich trotzdem gefallen. Das ist ja ein klasse Aushängeschild. Ich würde sagen, denken wir dabei auch nur an die 5 Ds. Die 5 Ds waren die 5 Grundprinzipien der Politik der Alliierten gegenüber Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden 1945 auf der Potsdamer Konferenz beschlossen. Und dazu gehörte Demilitarisierung, vollständige Entwaffnung, Auflösung der Wehrmacht, Verbot von Rüstungsproduktion. Hat nicht so lange gehalten übrigens. Relativ früh wollte Adenauer die neue Wehrmacht einführen. Da gab es auch fortgeschrittene Gespräche. Also lange bevor es dann auch die Bundeswehr gab, gab es erstmal die neue Wehrmacht. Wäre auch nochmal ein interessantes Thema für sich. Wir werden auch noch über die Rüstung und die sogenannte Verteidigungspolitik der EU sprechen. Dann die Denazifizierung, das zweite große D. Ja, ist auch so ein Thema für sich im Globgestaat 2.0. Die Demokratisierung. Aufbau eines demokratischen politischen Systems, ja, mit Parteien, freien Wahlen und Grundrechten, ja. Die Dezentralisierung, also Macht sollte nicht mehr zentral gebündelt sein, Stärkung der Länder, Auflösung zentraler Machtstrukturen, ja. Da ging es dann auch teilweise, Bildung ist Ländersache, die Polizei hat auch stärkere Kompetenzen auf Landesebene, ist ja auch alles passiert. Und dann noch das 5. D, die Demonopolisierung. Das bedeutet Zerschlagung großer Industrie- und Wirtschaftskonzerne. Großunternehmen wie gerade IG Farben, die sollten aufgelöst werden. Wurden dann auch zunächst sequestriert von den Siegermächten. Und Ziel, gerade hinter dieser Demonopolisierung, Ziel war die ökonomische Grundlage des deutschen Faschismus zu verhindern. Denn in dieser Zeit war der Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus, zwischen Faschismus und Monopolkapitalismus, der war kein Geheimnis, sondern der war für alle Beobachter ganz klar. Das war ein Zusammenhang, über den gar nicht viel diskutiert wurde. Das werde ich auch noch gleich an anderer Stelle zeigen. Wie gesagt, zum Punkt der Denazifizierung kann man nur sagen, dass das nicht wirklich passiert ist. Wie gesagt, diesen Ausruf Klopke-Staat 2.0, finde ich, der sagt hier alles. Es gab keine Stunde Null, wie sie in den bürgerlichen Schulbüchern steht. Das gab es auch nicht, egal wie viel Persil man in der Zeit irgendwie in Gang gesetzt hat, bis hin in die höchsten Gerichtshöfe, später dann auch bei den Arbeitgeberverbänden, in der Politik, auch in den Universitäten, in den Akademien. Findet und sich auf Chaos gründet, wenn wir leben aus dem Vollen und handeln, wie wir wollen, ohne Rücksicht auf die anderen, die mit uns durchs Leben wandern, kann das Freiheit sein. Wo ist die Freiheit, wo kann ich sie finden? Wo ist die Freiheit, wo kann... Der NATO-Eintritt der BRD, nur gerade eben noch von Demilitarisierung, auch ein wichtiges D, der NATO-Eintritt der BRD, die Wiederbewaffnung und die sogenannte europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das ist quasi so das, was dann aus der Demilitarisierung geblieben ist und was aus der Demonopolisierung geblieben ist. Also die eigentliche Zerschlagung der Monopole. Es gab eine vorübergehende Sequestrierung. Relativ schnell haben sich da auch wieder die entsprechenden größeren Konzerne im Rahmen der Restauration rehabilitiert. Nach einer gewissen Zeit standen die eigentlich wieder gut im Saft und haben wieder ihre alten Interessen wieder neu entwickelt. Aber da kommen wir jetzt schrittweise zu. Selbst konservative CDU-Politiker ihrer Zeit, die konnten ja auch das Offensichtliche nicht gänzlich übersehen. Ja, und selbst CDU-Politiker haben den Zusammenhang von Monopolkapitalismus und Faschismus berücksichtigt. Und das steht auch im Ahlener Programm von 1947. Da stand zum Beispiel drin in diesem Ahlener Programm von der CDU, der ungezügelte Kapitalismus, der Vorkriegszeit, der wird ausdrücklich kritisiert. Er habe zur sozialen Ungerechtigkeit beigetragen. Er habe Machtkonzentration, also Monopole, Großindustrie gefördert. Und er habe den Aufstieg des Faschismus begünstigt. Ja, das ist eine Analyse im Zusammenhang von Kapitalismus und Faschismus, die man auch heute von der CDU nicht mehr hören würde, aber 47 einfach für alle sehr, sehr greifbar war. Dieses Programm, das Ahlener Programm, forderte aus diesen Feststellungen Gemeinwohl vor Eigennutz, Kontrolle wirtschaftlicher Macht, also ein Eingreifen des Staats auf den freien Markt, Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien. Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien stand beim Ahlener Programm, zum Beispiel im Bergbau. Mitbestimmung der Arbeitnehmer und eine Neuordnung der Wirtschaft. Ein Zitat: Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volks nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund auf erfolgen. Inhalt und Ziel dieser Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Das war jetzt auch kein Aufruf zum Sozialismus oder zum Marxismus, weil der Marxismus wird ein bisschen später abgelehnt. Aber so einen hohen Grad an Aufklärung, den hat die CDU nie mehr erreicht. 2 Jahre später war das in dem Ahlener Programm festgestellte und daraus entsprechende Forderungen abgeleitet. Die waren 2 Jahre später in den Düsseldorfer Leitsätzen der CDU 1949 wieder vergessen. Ja, nie wieder was von gehört. Was war passiert zwischen 47 Ahlener Programm und 49er Düsseldorfer Leitsätzen? Was war passiert? Genau dazwischen fiel der Marshallplan von 1948. Der Marshallplan, offiziell European Recovery Program, ERP, den sollten wir uns genauer angucken. Wir sollten generell noch genauer über die Rolle der USA sprechen. Das macht Andreas Wehr nämlich auch. Er schreibt, die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, erhielt entscheidende Impulse von außen. Er bezieht sich auf den Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser und verweist darauf, dass es nach 1945 vor allem darum ging, einer erneuten Destabilisierung des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems entgegenzuwirken. Bereits 1944 wurde auf der Konferenz von Bretton Woods in den USA eine neue Währungs- und Finanzordnung beschlossen, die zur Gründung der internationalen Währungsfonds und der Weltbank führte. Das 1946 in Kraft tretende Bretton Woods-System beruhte auf stabilen Wechselkursen und einer Dollar-Goldbindung. Vor diesem Hintergrund entstand auch in Westeuropa, insbesondere im zu dem Zeitpunkt noch besetzten Westdeutschland, erheblicher wirtschaftspolitischer Spielraum. Und jetzt kommen wir einem wichtigen Ausgangspunkt auch für die Entwicklung der späteren Europäischen Union, der amerikanische Marshallplan, European Recovery Program, ERP, sowie auch das dazugehörige Koordinierungssystem der Organization for European Economic Cooperation, OEEC. Und die beiden, also Marshallplan bzw. ERP und dieses Koordinierungssystem, die förderten gezielt die wirtschaftliche Integration in die freie Marktwirtschaft. Und das Ziel war die Entstehung eines europäischen Binnenmarktes durch Liberalisierung des Handels. Zweitens Abbau von Einfuhrbeschränkungen und drittens Senkung von Zöllen. Und das eben alles auch unter der maßgeblichen Anleitung und auch auf Druck von der USA. Könnte es denn sein, dass das jetzt ein rein altruistisches Unternehmen war der USA, um der EU da oder der werdenden EU, der EWG, gute Startbedingungen zu geben? Nein, keineswegs. Letztlich ging es der US-Wirtschaft und der Industrie darum, Produktion und Absatzmärkte in Gang zu halten und einer drohenden US-Akkumulationskrise vorzubeugen. Ein Prozess, den manche auch als Koka-Kolonisierung bezeichnen. Das ist die eine wichtige Seite der Medaille. Also wir sprechen hier von wirtschaftlicher Einflussnahme, wirtschaftlicher Abhängigkeit und die eigene Überproduktion, Akkumulationskrise, was entgegenzusetzen. also ein ökonomisches Argument für diesen Marshallplan. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille, damit verfolgte die US-Politik das Ziel, in Mitteleuropa einen antisowjetischen Block unter US-Führung zu etablieren. Ab 1945 wurden deutsche Kapitalvermögen vorübergehend sequestriert, was in der amerikanischen Zone, da wurde das übernommen, diese Sequestrierungsdurchsetzung vom Office of Military Government von den United States, das OMGUS, kann man da nachlesen. Und dabei ging es, ja, Reparation einzufordern und auch direkte Kontrolle über das deutsche Kapital. Und neben der Sequestrierung umfassten die Instrumente ganz umfangreiche Wiederaufbauleistungen. Also wurde viel Kapital mobilisiert, vornehmlich für Industrie und für Infrastruktur. Man kann den Marshallplan, denke ich, nicht ganz losgelöst vom Kontext der 1947 verkündeten Truman-Doktrin betrachten. Die Truman-Doktrin sah vor, dass die USA Länder unterstützen, die sie als kommunistisch bedroht einschätzten und verband wirtschaftliche, politische und auch militärische Maßnahmen mit dem Ziel, stabile US-strategische Strukturen zu sichern und kapitalistische Vasallenstaaten aufzubauen. Der Marshallplan war ein zentrales Instrument der sogenannten Containment, der Eindämmungspolitik. Und so wurden Bündnisstrukturen geschaffen, die die sowjetische Einflussnahme eindämmten, ohne direkt militärisch vorzugehen. Ja, das ist die erste Stufe des sogenannten Rollback im frühen Kalten Krieg. Ich komme auch gleich noch darauf zu sprechen, dass dieser Rollback in späteren Stufen nicht mehr nur ein Eindämmen war, sondern auch aggressiver vorgeht. Der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Harry S. Truman, der prägte polemisch den Gegensatz zwischen freier und unfreier Welt in seiner Rede von 1947, eben die Truman-Doktrin. Da drin steht dann sinngemäß, die freie Welt sei die Gemeinschaft von Staaten, die Demokratie, individuelle Freiheit und Marktwirtschaft bewahren. Die unfreie Welt, die sei dagegen durch autoritäre, totalitäre oder kommunistische Herrschaft geprägt, in der Selbstbestimmung unterdrückt wird. Und die freie Welt, artikuliert durch die USA, deren Aufgabe muss es sein, aktiv einzugreifen, um die freie Welt zu sichern. Also es darf nicht nur passiv passieren, sondern die freie Welt muss für ihre Selbsterhaltung aktiv werden. Bis heute ist das Narrativ vieler bürgerlicher Ideologen zur Legitimation von, ja, so mancher Barbarei in der Welt. So ist die Freiheit, so kann ich sie finden. So ist die Freiheit, so kann ich sie finden. So, so ist die Freiheit, so kann ich sie finden. Das erst macht mich frei. An dieser Stelle lohnt es sich, neben Truman noch ein Schlaglicht auf eine weitere historische Figur zu werfen, um an der Stelle zu unterstreichen, welches politische Lager und welche US-Strategie die Idee eines europäischen Staatenbundes vorantrieb, ja, also richtig forcierte. Und John Foster Dulles wäre hier auf jeden Fall noch wichtig zu nennen. Dulles gehörte zu den Hardlinern, republikanisch, konservativ, dezidiert antikommunistisches Lager der Außenpolitik. Dulles war bereits in den späten 40er Jahren als Delegierter an der Ausarbeitung vom Nordatlantikvertrag beteiligt, spielte eine ganz zentrale Rolle bei der Formulierung des kollektiven Verteidigungsprinzips, also den Artikel 5, ein zentrales Kernstück, ein Kernstück der 1949 gegründeten NATO. Für Dulles war die europäische Einigung ein machtpolitisches Instrument im globalen Durchsetzen der US-Interessen. Der hat sofort die historische Tragweite erkannt nach dem Zweiten Weltkrieg und wusste, wie wichtig es sein wird, den Einflussbereich in diesem Dreh- und Angelpunkt Europa ganz schnell durchzusetzen, ganz schnell in die Einflusssphäre rein. Die Unterstützung des Marshallplans zielte daher nicht allein auf das Schaffen der wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wie gesagt, sondern eben auch auf die politische und durch die NATO auch auf die militärische Einhegung in einen festen Westblock unter, und das war immer die wichtige Voraussetzung, unter US-amerikanischer Schirmherrschaft. Insbesondere die dann neu gegründete Bundesrepublik Deutschland hat einfach eine geopolitisch ganz wichtige Stellung, weshalb die Kontrolle darüber ganz zentral war für die US-Außenstrategie. Und zwar war Deutschland in diesem Moment potenzieller neuer Frontstaat, spielte also eine zentrale Rolle. Da verlief ja die Linie. Und das war eben schon klar, als 1949 die NATO gegründet wurde. Da gab es ja noch keinen Warschauer Pakt. Der Warschauer Pakt, der war ja erst später, der kam erst 6 Jahre später, 1955. Es ging aber von vornherein darum, gerade bei dieser US-Außenpolitik, auch militärisch alles schon entsprechend einzugliedern, aufzustellen, Positionen zu machen. Und das war halt eben ein wichtiger Aspekt davon. In diesem Zusammenhang befürwortete Dulles ausdrücklich die Wiederbewaffnung der BRD im Rahmen der NATO. Ja, also er hat den Baustein in der US-Außenstrategie, da hat er die BRD als unverzichtbaren Pfeiler der sogenannten westlichen Verteidigungsarchitektur betrachtet. Das brauchte man als erste Bastion zu sagen, als erste Linie gegen den Gegner der von Truman genannten unfreien Welt. Und das ist jetzt gar nicht eine polemische Einordnung, sondern seine außenpolitischen Vorstellungen, die untermauerte Dulles bereits in seiner Schrift War or Peace. Ja, Krieg oder Frieden. Und darin beschreibt er die weltanschauliche Konfrontation zwischen Freiheit und Kommunismus als Grundkonstante der internationalen Politik. Später war er dann auch Außenminister unter Dwight D. Eisenhower. Da entwickelt er die sogenannte Rollback-Politik, aber als Weiterentwicklung. Bisher war es ja die Containment-Strategie, ne, Eindämmung, dass man sagt, da ist der Feind und wir wollen nicht, dass die kommunistische Idee auf andere Staaten, die noch nicht kommunistisch sind, sich ausbreitet, sondern das war jetzt eine Politik des Rollbacks, wo es darum ging, nicht nur einzudämmen, die sowjetische Einflussnahme, sondern aktiv zurückdrängen. Er kritisierte offen die bloße Eindämmung, die sei viel, viel zu defensiv. Er sprach von der Befreiung, Liberation der osteuropäischen Staaten und setzte da strategisch auf das Konzept der Massive Retaliation, also auf glaubwürdige nukleare Abschreckung. Also wichtige Figur dieser John Foster Dulles. Er hat wahrscheinlich einen stärkeren Fingerabdruck auf den ursprünglichen Entwicklung hin zum Europäischen Staatenbund hinterlassen als viele andere EU-Politiker. Dann könnte man noch, muss man eigentlich auch erwähnen, John Foster Dulles Bruder Alan Dulles, weil er eben auch eine Rolle spielte. Der spielte eine Rolle, während der John Foster und der Dwight D. Eisenhower als Außenminister die außenpolitische, also offizielle außenpolitische Linie der USA vorgab, da hat sein Bruder Alan ab 1953 das CIA geleitet und sorgte dafür, dass die ideologische Schlagrichtung aus dem Außenministerium, also die Ideologie von seinem Bruder geliefert, dass die sich auch operativ umsetzt über das CIA. Mit anderen Worten, was John Foster Dulles strategisch vorgab, das ließ sein Bruder Alan geheimdienstlich absichern und durchsetzen. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen, der wird wohl als nächste Entwicklungshilfe kriegen. CIA, der Studentenfreund, bezahlt den Nationalen Studentenbund. Der CIA ist gar nicht dumm, er hilft den Studenten beim Studium. Okay, jetzt muss ich mal wieder zurückfinden zu Andreas Wehr und der EU. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs meinerseits. Die EU war von Beginn an kein Ausdruck von proletarischem, sondern von bürgerlichem Internationalismus. Also die diametral entgegengesetzten Klasseninteressen haben sich organisiert. Wenn man so will, organisierter Klassenkampf von oben und das Ganze im supranationalen Maßstab. Das war jetzt nichts, was den bürgerlichen Architekten der EU und auch den Vorläufern der EU jetzt ganz leicht von der Hand gegangen wäre, was einfach umzusetzen war. Sondern das war ein ziemlich komplexes Unterfangen, ja, mit vielen Widersprüchen, mit vielen Integrationsproblemen. Integrationsprobleme zwischen den bürgerlichen Staaten untereinander, zwischen den europäischen Kapitalfraktionen, die auch sehr, sehr widersprüchlich waren. Und ja, natürlich kann man auf so ein Projekt nicht einfach mal spontan und völlig unreguliert gegen die Interessen der europäischen lohnabhängigen Klasse in ihrer überwiegenden Mehrheit einfach so durchprügeln. Also wenn man dieses Integrationsproblem vollkommen ignoriert und einfach durchdrimmt, werden die Widersprüche sich so deutlich zeigen und letzten Endes könnte dabei das gesamte System kollabieren. Und deswegen hat man sich dann auch eher für einen Kurs entschieden, ein taktisches, mittel- bis langfristiges Lancieren zur Integration in das Projekt hin zur späteren dann Europäischen Union. Ein wichtiges Verhältnis, das von Anfang an eine Rolle gespielt hat und die gesamte Geschichte des Europäischen Staatenbunds da immer wieder eine wichtige Rolle spielt, ist das Verhältnis zu Frankreich. Also zunächst sollte man wissen, dass auch Frankreich auf die Hilfe des Marshallplans angewiesen war und daher US-amerikanische Bedingungen erfüllen musste. Dazu gehört unter anderem die Einschränkung der Demontage in der französischen Besatzungszone in Südwestdeutschland. Denn das lief ja konträr zu den Vorstellungen, die auch im Marshallplan integriert waren. Dann ging es darum, die Zustimmung zur Verschmelzung mit der britisch-amerikanischen B-Zone, zur Tri-Zone. Das war auch ganz wichtig. Und drittens noch der Verzicht auf eine Beherrschung der deutschen Schwerindustrie. Ja, also als Siegermacht Frankreich hatte da einige Interessen, die sie durchsetzen wollte, die aber konträr liefen zu den Interessen des US-Marshallplans. Und offensichtlich war die Abhängigkeit von den USA, was Frankreich betrifft, größer, als was sich da die Kapitalfraktionen versprochen haben von den entsprechenden Punkten, die gerade aufgeführt wurden. Frankreich konnte seinen Wiederaufbau, also den eigenen Nachkriegswiederaufbau, nicht über die Kontrolle und Ausbeutung des deutschen Kohle- und Stahlpotenzials sichern. Lediglich das Saarland, ja, stand der französischen Bourgeoisie dafür zur Verfügung. Das gab's. Damit waren die französischen Ambitionen, als europäische Großmacht wieder so eine weltpolitische Rolle einzunehmen, ganz erheblich eingeschränkt. Ja, und das eben auch durch die US-amerikanische Einflussnahme. Letztlich entschied man sich, die Ziele, die in Deutschland nach 1945 erstmal ja, für die herrschende Klasse sozusagen auf Eis lagen, die nicht erreicht waren, nun einmal gemeinsam mit dem Nachbar zu verfolgen. Nicht offen, nicht direkt, sondern okay, wir machen das jetzt schrittweise und wir machen das in gemeinsamer Annäherung. Am 9. Mai 1950 schlug dann der französische Außenminister Robert Schuman die Vergemeinschaftung der französischen und deutschen Kohleförderung und Stahlerzeugung vor. Also das, worauf von vornherein die Montanindustrie auch schon im Ersten Weltkrieg gesetzt hatte, gab es jetzt nicht frei für das deutsche Kapital, aber es gab jetzt dieses Angebot der Kooperation, dass man gemeinsam anfängt hier Kohleförderung, Stahlerzeugung. Das war dann ab den 50ern so eine französisch-deutsche Interessensgemeinschaft. Der daraus resultierende Vertrag zur Bildung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, viel besser bekannt als Montanunion, das wurde am 18. April 1951 unterzeichnet. Mitglieder waren Belgien, BRD, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Und das war auch von Seiten Frankreichs und auch von niemand anderem ein Zeichen von Altruismus. Es ging hier nicht um eine Werteunion. Es ging ja auch nicht um ein Friedensprojekt, sondern es ging um die ökonomische und politische bzw. geopolitische Interessen, die einfach die notwendige Voraussetzung waren für die Modernisierung der französischen Industrie. Und zwar in der Konkurrenz zu anderen westlichen Industriestaaten, Ja, die Interessen der US-Amerikaner standen damit auf dem Tableau. Es gab die Restauration Deutschlands, da wusste man nicht, wie schnell die vorangeht, wie schnell wieder alte Produktionskapazitäten in Deutschland entstehen würden, wie lange würde man damit konkurrenzfähig bleiben. All solche Überlegungen spielten dabei in dieser Abwägung eine Rolle. Und die Montanunion war der Beginn der institutionellen europäischen Integration unter supranationaler Kontrolle. Die Montanunion unter diesem Vertrag zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, war zwar ursprünglich mal auf 50 Jahre angelegt, also man dachte dann, okay, das geht jetzt bis ins nächste Jahrtausend, aber bereits 1957, also 5 Jahre später, da folgte schon die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, und das hatte was damit zu tun, dass schon relativ früh in dieser Zeit, also gegens Ende der 50er Jahre, ein allmählicher Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie erkennbar war. Das war hier einfach schon rückläufig. In den 50er Jahren war die Montanunion insbesondere bei den organisierten Arbeitern der Kohle- und Stahlindustrie, sagen wir mal, nicht gerade populär. Weder bei Gewerkschaften noch bei Arbeiterparteien. Bei der SPD muss man berücksichtigen, wenn man hier von Arbeiterpartei spricht, das war in dieser Zeit, also in den 50ern, noch die SPD vor dem Godesberger Programm. Das heißt nicht, dass das nicht die SPD der Kriegskredite von 1914 war, ja, oder die SPD der Niederwerfung der Novemberrevolution. Ja, das war auch die SPD, die Zörgiebel-SPD vom Blutmai. Das war auch die SPD, die unzählige andere Angriffe auf die Arbeiterklasse zu verantworten hatte. Aber formal war sie in den 50er Jahren, so wie auch Teile in der Gewerkschaft, vor allem in der Basis, aber auch programmatisch auf eine Sozialisierung der Schwerindustrie ausgerichtet. Wie gesagt, SPD vor dem Godesberger Programm, das gab es natürlich später dann nicht mehr, aber zu dieser Zeit hatte man programmatisch noch eine Sozialisierung der Schwerindustrie auf dem Plan. Der organisierten Arbeiterbewegung war noch sehr wohl bewusst, das war für die Menschen damals noch nicht so weit weg, dass Monopolkapital zu Faschismus führt. Das haben viele da noch miterlebt und das war für die Leute sehr greifbar, war ein ganz klarer Zusammenhang. Andreas Wehr zitiert in seinem Kapitel zur Skepsis in der Arbeiterbewegung Viktor Agatz. Und Viktor Agatz schreibt dann, gefördert wurde die Monopolisierung während des Zweiten Weltkrieges, als gewaltige Staatsaufträge in die Wirtschaft flossen. Es nahm daher nicht Wunder, als nach dem Ende des Krieges die zahlreichen Gebilde wie Weltbank, Währungsfonds, Marshallplan, OEEC, EZU, Montanunion, ja, um jetzt nur mal diese zu nennen, als staatliche Institution entstanden, um dem kapitalistischen System Hilfestellung zu leisten. Solche Einsichten, die finden sich heute eher selten unter der SPD. Auch in den Gewerkschaften sind das eher die Ausnahme, wenn man da nochmal so Töne hört. So ist die Freiheit, so kann ich sie finden. So ist die Freiheit, so kann ich sie finden. So ist die Freiheit, so kann ich sie finden. Das erst macht mich frei. Dann noch ganz wichtig, steht schon in den 50er Jahren die Idee der europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Also der Militarismus war von Anfang an die Begleitmusik und ein wichtiger Ausdruck von diesen Ideen europäischer Staatenbündnisse. Ganz schnell wollte Deutschland die Wiederbewaffnung und war von vornherein dann auch bereit, durch bestimmte Konzessionen das auch in einem Arrangement mit den Nachbarländern zu machen. Hauptsache Wiederbewaffnung, Hauptsache irgendwie wieder ein stehendes Heer bekommen. Die Vereinigten Staaten, die hatten im September 1950 die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik sogar auf die Tagesordnung gesetzt. Denn, so nach US-amerikanischer außenpolitischer Strategie, nur durch die Aufstellung deutscher Truppen ließe sich der Druck auf die Sowjetunion und ihre Verbündeten aufrechterhalten. Ja, September 1950, also nach der NATO-Gründung, da wollte man schon von Anfang an Druck aufbauen auf die Sowjetunion. Frankreich stand damit vor einem Dilemma, denn bei einer Unterstellung deutscher Einheiten unter das NATO-Kommando würde die USA das Sagen über sie bekommen und Frankreich wäre an den Rand gedrängt. Ja, also das ist immer wieder so eine Machtkonstellation zwischen Frankreich, Deutschland und den USA, wo jeder natürlich versuchen muss, seinen Vorteil, seine Interessen durchzusetzen und die sind dann häufig auch einfach widersprüchlich. Als Antwort auf den US-amerikanischen Vorstoß, also schnelle Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, da schlug Paris die Schaffung einer europäischen Armee vor. Also lieber eine europäische Armee, als hier irgendwie eine BRD-Dominanz in der NATO. Ja, neben Frankreich erklärte dann auch die Bundesrepublik Deutschland, auch Italien, Belgien und Luxemburg ihre Bereitschaft zur Teilnahme an so einer europäischen Armee. Obwohl das Hauptinteresse der Bundesrepublik eigentlich an einer schnellen Integration des Landes in die NATO bestand. Also da war von vornherein auch Konrad Adenauer klar kommuniziert, wir wollen schnell in die NATO. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, der unterstützte eigentlich alles, dass die Wiederbewaffnung und oder NATO-Integration der BRD und auch diese französische Initiative einer europäischen Armee, das war denen erstmal so ziemlich scheißegal. Ja, Hauptsache es geht schnell, denn den deutschen Revanchisten, den revanchistischen Kräften in der Bundesrepublik, denen war es letztlich mehr oder weniger gleich, auf welchem Wege man zur Wiederbewaffnung kommen würde. Es soll zügig gehen. In den frühen Entwicklungsphasen der Nachkriegszeit ganz verschiedene Konzepte, irgendwie so ihren konzeptionellen Rahmen zu finden in den verschiedenen Bereichen der internationalen europäischen Kooperation, aber nicht nur Kooperation, sondern vor allem auch eben knallharte Konkurrenz. Andreas Wehr beschreibt immer wieder das Aufploppen und Verschwinden unterschiedlicher Integrationsversuche und Integrationsansätze wie diese EPG. So gründet sich auch zum Beispiel die Europäische Wirtschafts- und Atomgemeinschaft. Was dann ein bisschen mehr Bestand hatte, war die Idee der Initiative von Belgien und Niederlande zur Zollunion. Vor allem die Niederlande hatte ein Interesse, diese Zollunion voranzutreiben, denn die Niederlande hatte durch die Dekolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg Niederlande-Indien verloren. Und jetzt suchte die Niederlande, exportorientierte Volkswirtschaft, die sucht natürlich auch jetzt nach neuen Absatzmärkten, was ja vorher über die Kolonien auch viel passiert ist mit noch vielen anderen Aspekten wie günstiger Produktion und Ressourcenraub und so weiter. 12 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kann man sagen, fühlte sich die deutschen Monopole wieder stark genug, ihre wirtschaftliche Position in der Welt zu behaupten, ja, wieder global aufzutreten. Ja, das Schlagwort der Restauration, die Wiederherstellung alter Macht- und Wirtschaftsstrukturen, war im vollen Gange und auch in großen Teilen schon abgeschlossen. Die deutsche herrschende Klasse nutzte diese neue europäische Integration, um ihre internationale Stellung zu festigen und industrielle Dominanz wieder sukzessive aufzubauen. Andreas Wehr beschreibt die Zeiten der Restauration Deutschlands in Europa und betont dabei die Bedeutung der Doppelkrise von Suez und von Budapest in den Jahren 1956 und 1957, fällt auch genau in diese Zeit. Und die Westintegration der Bundesrepublik in die NATO. Am 6. Mai 1955, da wurde dann ganz offiziell die BRD Mitglied dieses Kriegsbündnisses. In einem Beschluss vom Bundeskabinett im Dezember 1956, da heißt es, Zitat, es müsse also gefordert werden, den Aufbau der Bundeswehr beschleunigt durchzuführen, eine Zusammenfassung Europas voranzutreiben und nukleare Waffen in der Bundesrepublik herzustellen. Na, 56. Ja, da ist gerade mal 11 Jahre der Zweite Weltkrieg vorbei. Da schreien die Deutschen, dass sie jetzt nukleare Waffen herstellen müssten, unbedingt. Dass es zur atomaren Bewaffnung der BRD dann aber doch nicht kam, generell Diskussionen über atomare Bewaffnung deutlich enthemmter stattfinden, das Deutschland als direkten Nachbar. Wenn wir in die Tagespolitik schauen, dann ist es wieder interessant, gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da sprechen dann Merz und Macron deutlich offener. Also schon in den 50ern gibt es im Bundeskabinett einen Beschluss, wo nach nuklearer Bewaffnung für die Bundesrepublik, also für die Bonner Republik, gerufen wird. Im März 57 kam es schließlich zum Abschluss der römischen Verträge. Das spielt jetzt eine zentrale Rolle auf den Tippelschritten hin zur europäischen Gemeinschaft. Und da muss man sagen, die war sowohl wirtschaftlich als auch militärstrategisch von ganz hohem Interesse, diese römischen Verträge. Und zwar vor allem für Frankreich und die Bonner Republik. Und man kann sagen, die römischen Verträge bildeten das Fundament für die Gründung einer Zollunion. Zwischen den sechs Staaten ging darum eine Harmonisierung von Steuer- und Sozialpolitik, Handelsroutinen zwischen den Mitgliedstaaten. So war erstmal der Anspruch der Verträge. Das Europäische Parlament, das gab es dann auch ab 58, also mit dem Inkrafttreten des Römischen Vertrags. Im gleichen Jahr gab es dann auch ein Europäisches Parlament. Hier verweist Andreas Wehr nochmal darauf, dass Parlament hier eine Selbstbezeichnung ist und juristisch gesehen ist es eben keins, hat es keine Merkmale oder nicht die notwendigen Merkmale eines Parlaments. Man spricht hier wohl eher von einem Halbparlament oder einem Mitentscheidungsorgan. Das ist eher zutreffend. Der Parlamentsbegriff ist hier eigentlich definitorisch falsch. 1979, also 21 Jahre später, nachdem es dann dieses sogenannte Parlament gibt, da durfte dann auch das erste Mal durch europäische Bürger gewählt werden, also 21 Jahre später. Nach den römischen Verträgen nahm vor allem der Binnenhandel der EWG deutlich zu. Das heißt, der Anteil der Intra-EWG-Exporte, der stieg deutlich. Aber dagegen verliefen Baustellen wie Steuerharmonisierung, Kapitalmarkt, Liberalisierung und koordinierte Wirtschaftspolitik, das verlief eher nur schleppend. Ja, also das war gar nicht, wie ich anfangs gesagt habe, alles nicht so geradlinig verlaufen und man konnte einfach die Interessen supranational durchsetzen, sondern es gab immer unterschiedliche Positionen, die diese Bewegungen gehemmt haben. In den 60er Jahren trat zudem dann, also zu diesen wirtschaftlichen, kamen dann auch noch politische Probleme hinzu. Das hat sich vor allem an der Linie Deutschland-Frankreich immer deutlicher gezeigt. Gerade unter dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle, koordinierte Wirtschaftspolitik, bei der alles vergemeinschaftet ist, das ging ihm alles zu schnell, das ging der französischen Bourgeoisie zu schnell. Und deswegen haben die angefangen, einiges zu blockieren. Das geht dann auch in die Geschichte ein als die Politik des leeren Stuhls, bei dem Frankreich einige dieser Prozesse deutlich verlangsamt hat, blockiert hat, während Deutschland auf der anderen Seite das ständig beschleunigen wollte. Ja, also da sieht man direkt, gerade an der deutsch-französischen Linie, wie da auch die Positionen der Bourgeoisie auseinandergegangen sind. Diese Politik des leeren Stuhls, die wurde dann mit einem Kompromiss geklärt, vorläufig. Das war der Luxemburger Kompromiss vom Januar 66. Da konnte sich da geeinigt werden. Damit war aber noch überhaupt gar kein harmonischer Zustand und die Positionen von Frankreich blieben nach wie vor unabhängig und auch in Punkten widersprüchlich zu den anderen EWG-Mitgliedstaaten. Und das führte auch dazu, dass 1966 Frankreich sich aus den Kommandostrukturen der NATO zurückzog. Auch das war ein ganz klares politisches Zeichen, auch auf der militärischen Ebene. Dann gehen erste Schritte in Sachen Wirtschafts- und Währungsunion voran. Also auch die Idee der Währungsunion nimmt mehr Gestalt an. Und das Ganze, auch gerade auf der Binnenmarktfrage, also wie der Binnenmarkt weiter geregelt wird, wie er sich intensiviert, da gibt es auch konkrete Positionen. Ein Stufenplan wird vorgestellt und die Idee war nicht tarifäre Handelshemmnisse. Damit sind gemeint unterschiedliche Normen, Sicherheitsvorschriften und Steuersysteme. Ja, nicht tarifäre Handelshemmnisse, die sollten weiter abgebaut werden und den Binnenmarkt vertiefen. Also das Gleiche, einfach in der Kontinuität immer wieder fortgesetzt von den römischen Verträgen über den Luxemburger Kompromiss, dann ein Gipfel in Den Haag. Jetzt sind wir inzwischen, gehen wir in Richtung dem Werner-Plan, so heißt er. Das sind alles so einzelne Etappen, auf denen immer wieder die europäische Integration vorangetrieben wird, stufenweise. Nicht das Kind mit dem Bade ausgekippt, sondern immer stufenweise eins nach dem anderen. Ja, und gerade der vom luxemburgischen Premierminister Pierre Werner aufgeworfene Werner-Plan, der spielt da nochmal eine wichtige Rolle. Das war nämlich ein konkreter Plan für eine schrittweise Durchsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion. Das ist ein Drei-Stufen-Plan, war festgelegt von 1970 bis 1980. Also man wollte innerhalb von 10 Jahren über 3 Stufen die Euro-Einführung bewerkstelligen. Das ist der Werner-Plan. Und das Ganze passiert im Anfang der 70er Jahre, also auch wirtschaftspolitisch global betrachtet, eine entscheidende Phase, bei der der wirtschaftspolitische Stil sich transformiert und das Zeitalter des Neoliberalismus eingeläutet wird. Darüber haben wir auch an vielen anderen Stellen schon gesprochen, auch über das Buchen von Lukas Theise zum Beispiel oder mit Schorsch Füllbert oder Jörg Goldberg. Mit der Aufhebung von der Dollar-Gold-Bindung, da wurde ja das System von Bretton Woods, das 1944 angefangen hat, das wurde faktisch beendet. Die festen Wechselkurse wurden aufgehoben, der US-Dollar vom Gold entkoppelt, eine Loslösung. Und an diese Stelle traten dafür flexiblere Austauschverhältnisse in den Währungen. Und damit entwickelte sich Geld zunehmend selbst zur Handelsware auf den internationalen Finanzmärkten. Neben der Folge, die ich an der Stelle empfehlen will, zum Finanzkapital im kleinen Büchertisch, gibt es auch im März ein Gespräch mit Lukas Theise, also dem Autor von dem Finanzkapitalbuch aus der Basiswissensreihe. Und das kann man an der Stelle nochmal empfehlen, denn da sprechen wir nochmal konkret auch über die Devisenfragen, über die Fragen zu den 70er Jahren, zum aufkommenden Neoliberalismus, über die Währungsgeschichten. Das wird da nochmal konkreter herausgearbeitet. Das können wir jetzt hier im kleinen Büchertisch nicht in dem Umfang leisten. Man kann aber sagen, dass die Wechselkurse floateten. Das bedeutet, sie bewegten sich, so wird das übersetzt, ganz frei, die Wechselkurse. Und das heißt, die europäische Währung, die wertete gegenüber dem US-Dollar auf. Denn der war jetzt losgelöst vom Gold. Die Wirtschaftskrise von 74, 75, manchmal auch als Ölkrise bezeichnet, da gibt es auch Diskussionen drüber, ob das so zutreffend ist. Und auch, ob das konjunkturelle Krise ist oder ob wir es hier auch mit einer systemimmanenten Krise des Kapitalismus zu tun haben. Darüber lässt sich bei der 74er, 75er Wirtschaftskrise sehr gut diskutieren. Am Ende steht auf jeden Fall ein deutlich angestiegener Ölpreis. Die Nachfrageschwäche der Krise, die wurde in dem Moment keynesianisch versucht zu beantworten, also antizyklisch. Und daran zerbrach die gerade erst gegründete dieser Währungsverband auf europäischer Ebene, also die Europäische Gemeinschaft, gerade diesen Währungsverband ins Leben gerufen, wird dann konfrontiert mit einer Politik, mit dem Ende von Bretton Woods. Und tja, das Ergebnis ist, dass auch politisch und auch wirtschaftspolitisch das Resultat eine Renationalisierung der Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft ist. Also in der Krise guckt dann wieder jeder, dass er seine eigenen Schäfchen im Trockenen hält. Die europäische Integration tritt zurück. Protektionistische Töne werden wieder lauter. Außenpolitisch ist man dann protektionistisch. Innenpolitisch ist bei der Krise vornehmlich eine gestiegene Arbeitslosenzahlen, steigen deutlich an. Andreas Wehr gibt dem auch einiges an Raum. Er zitiert an der Stelle den geschätzten Ökonomen Jörg Hufschmied und der stellt die Bedeutung für die Europäische Gemeinschaft dar. Und zusammengefasst zeigt sich für Jörg Hufschmied in der Krise wieder, dass die Mitgliedstaaten, wie ich eben schon gesagt habe, vor allem ihre eigenen Interessen im Auge haben. Und das galt auch vor allem für die BRD. Also in prosperierenden Zeiten, in the Golden Age of Capitalism, wie es Eric Hobsbawm bezeichnet hat, da ist europäische Integration eine Option. Die Binnenmarktintensivierung in der Krise sieht es dann wieder anders aus. Da werden protektionistische Töne lauter. Also das, was dann wieder Eric Hobsbawm mit 73, 74 als den Erdrutsch genannt hat. Das spielt dann, da wird das wieder zurückgefahren. In den 80er Jahren sprach man auch von einer Eurosklerose, also eine Verlangsamung des Integrationsprozesses, also die Konsequenz aus einem krisenhaften Kapitalismus, der diese europäische Integrationsprozesse deutlich verlangsamt. Und Hinzu kommt noch eine Technologielücke, die erkannt wird, und zwar eine Technologielücke zwischen europäischer Gemeinschaft und konkurrierenden produzierenden Staaten, nämlich vor allem USA und Japan. Bis Ende der 70er war das vornehmlich eine Politik in Europa des sogenannten Deficit Spending, also Defizitfinanzierung. Ja, und das ist zwar, das ist nicht besonders kompliziert, das bezeichnet nichts anderes als eine Wirtschaftspolitik, bei der der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Ja, und die Differenz wird dann durch Schulden finanziert. Also der Staat nimmt Schulden auf. Antizyklischer Staatsinterventionismus, könnte man genauso gut sagen. Schulden aufnehmen in der Krise. Und das eben auch mit einer bestimmten Absicht, denn man möchte diese Schulden aufnehmen, man investiert, um den Kapitalismus in der Krise zu revitalisieren. Das ist die grundsätzliche Idee dahinter. Und dieser wirtschaftspolitische Stil, auch in den Währungsfragen, der hat dann immer wieder Bezugnahme. Da ist Helmut Schmidt, spielt dann in Deutschland als Bundeskanzler eine Rolle, und sagt immer wieder, ja, das geht auch auf Milton Friedman zurück. Und da orientiert man sich wirtschaftspolitisch stark an Leuten wie Hayek, Milton Friedman, den Chicago Boys. Auf Helmut Schmidt folgt dann 1982 ein anderer Helmut, nämlich Helmut Kohl, der mit einer CDU-FDP-Koalition regierte. Bereits 1979, also ganz am Ende der 70er Jahre, war in England, Großbritannien, Margaret Thatcher an die Macht gekommen. Etwas später, 1981, in den USA Ronald Reagan. In Frankreich, 1983, François Mitterrand. Und das sind jetzt nun wirklich die politischen Figuren, die die Ideen des Neoliberalismus auch in den politischen Alltag als festen Bestandteil integriert haben. Also die Politik der strikten Währungsstabilität, die gewinnt da an Bedeutung. Und der Neoliberalismus ist in voller Blüte. Jetzt haben wir aber für die Europäische Gemeinschaft immer noch das, was man Eurosklerose nannte. Und da haben viele versucht, das Ganze aufzuarbeiten, zu verstehen, was hier gerade die Probleme sind und wie wir dem entgegenwirken könnten. Die Diagnose lautete, dass die europäische Wirtschaft, hat die Diagnose Eurosklerose, okay, Abschottung und Regulierungen, das wären die Gründe, die schwächten die Dynamik und vor allem schwächten sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Also kommen wir zur Therapie. Wir müssen weiter die Vollendung des Binnenmarktes bis 92 durchprügeln, um durch noch mehr Wettbewerb noch mehr Wachstumsimpulse zu setzen. Also das Gleiche wie immer und bis heute. Und dann war auch die klare Konsequenz, weitere Marktöffnungen, die wurden angestoßen. Es gab ganz neue Regulierungsbereiche, die erstmal geschaffen werden mussten, zum Beispiel im Umgang mit den immer wachsenden Finanzmärkten. Die hatten vorher noch, sagen wir mal sozusagen, wilden Westen und da wurden dann erst überhaupt darauf eingegangen, wo man da überhaupt Regulationsmechanismen einsetzt. Die waren natürlich neoliberaler Art, also sehr dürftig, sehr dünn. Und neben den Fragen jetzt der Marktöffnung und wie man jetzt mit dem gigantischen aufkommenden Finanzmärkten umgeht, wollte man auch europäische Liberalisierungsmaßnahmen auf weiteren Ebenen durchsetzen. Wie gesagt, Neoliberalismus in seiner Blüte. Es kam zu umfassenden Privatisierungen. Einige Spitzen hier wären vor allem die Energieversorgung, privatisiert, in der Post, teilprivatisiert, Telekommunikation, bei einigen Banken, Verkehrsinfrastruktur, überall Privatisierung. Außerdem Deregulierungswellen, ne? Da immer wieder wird da abgebaut in Sachen Regulierung. Die Märkte werden geöffnet, wie gesagt. Das ist der Geist des aufkommenden Neoliberalismus und das bedeutete eine deutliche Stärkung europäischer Großkonzerne. Ich meine, es war Helmut Schmidt, der diesen Satz prägte, die Investitionen von heute sind die Arbeitsplätze von morgen. So wurde das Ganze dann verkauft. Realisiert hat sich das nie. Da wurden neoliberales Versprechen gegeben, da wurden so Aufstiegsempfehlungen wurden propagandiert in die Masse der Bevölkerung. Jeder kann es schaffen, um vom Tellerwäscher zum Millionär. Das wurde auch in die europäische Integration mit eingeführt. Es liegt an euch, wenn ihr es nicht schafft, habt ihr euch nicht gut genug verkauft. Das ist der Geist der Zeit. Beispielhaft dafür steht 1988 der sogenannte Kecini-Bericht. Und der sagte, dass im Zuge dieser Binnenmarktstrategie, Marktöffnung, Deregulierung, Privatisierung, da würden rund 1,8 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze wurden prognostiziert in diesem Kecini-Bericht. Tatsächlich stieg die Arbeitslosigkeit in den folgenden Jahren völlig entgegen dieser Prognose ganz deutlich an. Auch hier zitiert Andreas Wehr wieder den geschätzten Jörg Hufschmied, der darauf hinwies, dass diese Annahmen ja völlig an der Realität vorbeigingen, völlig überzogen auch waren, kaum nachvollziehbar, wie diese Illusion von 1,8 Millionen Arbeitsplätzen, wie die zurechtgerechnet wurde in diesem Bericht. Der Weg zur Währungsunion, der war bereits in den römischen Verträgen angelegt. Konkret wurde er aber erst mit dem Vertrag von Maastricht 1992. Und der Vertrag von Maastricht ist einfach für die Geschichte des Europäischen Staatenbunds, der europäischen Integration ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn zum einen muss man sagen, ab dem Maastrichter Vertrag sprechen wir überhaupt erst von der Europäischen Union. Bis dann war es ja die Europäische Gemeinschaft oder halt eben auch andere Formen, wie das genannt wurde. Aber die Europäische Union als solche dann erst mit dem ratifizierten Maastrichter Vertrag. So richtig entstand das Ganze dann 92-93 als Folge auf die Europäische Gemeinschaft. Also es gab auch noch eine Lücke zwischen dem Maastrichter 91 und dem Durchsetzen des Vertrags, der Wirksamkeit des Vertrags bis 92, da kommen wir gleich noch drauf. Und was stand sonst noch, außer dass man sich jetzt anders nennt? Also es gab eine Umbenennung, schön und gut, aber ein bisschen Inhalt gehört ja auch dazu. Der Vertrag von Maastricht legte die Grundlage, vor allem der Wirtschafts-Währungsunion, und zwar mit Konvergenzkriterien. Diese Konvergenzkriterien bedeuten, es gibt Limitierungen für die Mitgliedstaaten, wie sie ihre Wirtschaft und wie sie vor allem ihre Schuldenpolitik betreiben. Neuverschuldung limitiert auf 3%. Gesamtverschuldung 60%. Ja, also die Europäische Gemeinschaft, gerade erst in dieser Benennung in Erscheinung getreten, sagt jetzt den Mitgliedstaaten, wie sie ihre Schuldenpolitik zu gestalten haben. Außerdem tritt das Schengen-Abkommen oder das vertieft sich das Schengen-Abkommen, das gab es vorher schon, und dadurch gibt es jetzt einen neuen freien Grenzverkehr. Auch für Personen. Und das möchte man ja jetzt nicht kleinreden. Das hat ja was Positives. Das hat auch politische Implikationen. Das hat auch was mit Arbeitsmarkt zu tun. Aber das spielt erst in dieser Phase der frühen 90er dann eine Rolle. Wie gesagt, die Ratifizierung von dem Maastrichter Vertrag verzögerte sich bis Ende 93. Und zwar, weil es hier noch verschiedene Referenden gab. Es musste ja zugestimmt werden von den einzelnen Mitgliedstaaten. Und insbesondere Dänemark, Frankreich, die haben in ihren Referenden dagegen gestimmt. Dänemark erhielt dabei so einen Zwischenstatus, den Optional Outs. Und es gibt noch so ein paar weitere, gerade was die Referenden angeht, noch so ein paar Besonderheiten, die hat Andreas Werder in seinem Buch weiter aufgegliedert. Diese Konvergenzkriterien mit der 3% Neuverschuldung, 60% Gesamtverschuldung, die waren noch nicht das Ende der Geschichte, denn es folgte der Stabilitäts- und Wachstumspakt. Dieser Pakt, der verpflichtete die Mitgliedstaaten zu ausgeglichenen Haushalten und einer Defizitobergrenze von 3%. Ja, und dann, und das ist dann auch das Neue, flankiert von möglichen Sanktionen. Also das wird immer aggressiver, die Einflussnahme der Europäischen Union auf die souveränen Staaten und ihre Wirtschaftspolitik, die nimmt in gerade dieser Zeit, 90er Jahre, immer mehr an Tempo an. Man kann jetzt über die Sinnhaftigkeit streiten, wie sinnvoll das ist, Finanzstrafen zu verhängen bei Ländern, die offensichtlich ein Defizit haben in ihren Wirtschaftsbilanzen, da dann noch zu sagen, ha, da geben wir jetzt auch noch Strafzahlungen drauf, die müssen dann noch sanktioniert werden. Das ist der Geist der Europäischen Union. 2012 wurde der Pakt, also dieser Stabilitäts- und Wachstumspakt, dann mit dem Fiskalpakt noch weiter verschärft. Das Ergebnis, die Mitgliedstaaten konnten jetzt sogar vor den Europäischen Gerichtshof verklagt werden, wenn sie diese Defizitgrenzen von den Konvergenzkriterien, wenn sie die überschreiteten. Die Einführung vom Euro als Einheitswährung, um das Kapitel vielleicht noch zu schließen an der Stelle, das beschloss der Rat im Mai 98. Für zunächst erstmal, also ab Mai 98 wurde das dann beschlossen für 11 Länder. Und gehen wir nochmal zurück an den Anfang der 90er Jahre. Am Anfang der 90er Jahre haben wir ja den Maastricht-Vertrag. Der Maastricht-Vertrag wird jetzt geschlossen, die Europäische Union entsteht. In der gleichen Zeit geht es ja zu Ende mit der Sowjetunion. Und das hat natürlich als großes historisches Ereignis auch für die Auslegung der Europäischen Union, in dem Moment dann noch Europäische Gemeinschaft, ganz wichtige Implikationen, wie man sich dann mit den osteuropäischen Ländern dann verhält. Und ein wichtiges Statement, das immer viel zitiert wird, auch wenn es erstmal in Bezugnahme auf die NATO ist, ist natürlich das von dem Außenminister der BRD, von Hans-Dietrich Genscher. Und der eröffnete zur Schlussphase der Sowjetunion-Geschichte mit diesem bekannten Zitat: Was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung der NATO, des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, die wird es nicht geben. Das hat er da gesagt. Und Andreas Wehr unterstreicht immer wieder in seinem Buch, dass die Europäische Union und die NATO-Erweiterung ganz Hand in Hand gehen. Und wir sehen dann natürlich auch in der folgenden Geschichte, dass es tatsächlich Hand in Hand ging, gerade hinsichtlich der Osterweiterung, sowohl für die EU als auch für die NATO. Die Osterweiterung der Europäischen Union, die erfolgte, so beschreibt Andreas Wehr, in zwei Wellen. Also die erste große Erweiterung der Europäischen Union, die markiert er 1945. Da traten dann vor allem auch skandinavische Länder, Schweden, Finnland und Österreich traten bei. Das waren erstmal stabile, auch prosperierende Nettozahler. 2004, 2013, also in dem Zeitraum nochmal 10 Jahre später nach dieser ersten Welle, da folgten mittel- und osteuropäische Staaten. Und das war Polen, Tschechien, Ungarn, Estland, Litauen, Slowenien. Und deren Produktivität im Vergleich zu dieser ersten Welle mit Schweden, Finnland und Österreich, deren Produktivität lag jetzt unter dem EU-Durchschnitt. Ja, warum macht man das? Die Aufnahme diente der vollständigen Integration der ehemals planwirtschaftlich organisierten Staaten, und zwar in das kapitalistische System. Zur Vorbereitung setzte die Europäische Kommission ab 1997 die sogenannte Agenda 2000. Ja, nicht zu verwechseln mit Agenda 2010, sondern die Europäische Kommission legt die Agenda 2000 um. Und das war eine Reform der Struktur- und Agrarpolitik, um den Aufholbedarf zu verringern. Wie gesagt, die Erweiterung von Europäischer Union und NATO erfolgt meist Hand in Hand. Länder wie Tschechien, Polen, Ungarn, die baltischen Staaten, Slowakei, Slowenien, Bulgarien und Rumänien, die traten zunächst nicht der EU bei, sondern erst der NATO und anschließend der Europäischen Union. Die USA drängten auf diese militärische Einbindung. Und zwar, sie drängten auf diese militärische Einbindung vor der wirtschaftlichen Integration in die Europäische Union. Schon 1981, also deutlich früher, da wurde Griechenland und zwar trotz unvollständig erfüllter Bedingungen, aus strategischen Gründen NATO-Mitglied. Mit der Begründung, um die europäische Staatengemeinschaft militärisch zu stabilisieren. Und laut Andreas Beer müssen militärische und wirtschaftliche Integrationsstrategien immer als Einheit betrachtet werden. Ja. Ich gebe ihm da vollkommen recht. Die Europäische Union und ihre Osterweiterung entsteht neben Kerneuropa und der alten Peripherie. Da entsteht jetzt auch etwas, was man als neue europäische Peripherie bezeichnen kann. Sie entsteht durch die Produktivitätsrückstände neuer Mitglieder gegenüber den aus der ersten Welle, aus den Gründungsstaaten der ersten Welle. Und da sagt Andreas Wehr auch, das sind quasi die EU-15. Ja, also bis zu der ersten Welle, wo dann noch die skandinavischen Länder und Österreich zum Beispiel Mitgliedstaaten werden der Europäischen Union, haben wir es viel mit Nettozahlern zu tun. Und das sind die EU-15. Mit der alten Peripherie dabei. Also gerade alte Peripherie neben dem Kerneuropa, das wirtschaftlich sehr, sehr stark ist, großes Wachstum, gibt es natürlich auch schon Länder, Portugal, Spanien werden hier häufig genannt, die als alte Peripherie gelten, also die wirtschaftlich schwächer sind als Kerneuropa, also die Relation zu Deutschland. Und jetzt entsteht dadurch eine Diskrepanz, was die Produktivität angeht. Eine Diskrepanz zwischen der alten und der neuen Peripherie, also zum Beispiel zwischen Portugal und Spanien und, nehmen wir mal Rumänien, Bulgarien, wobei Rumänien jetzt vielleicht noch ein jüngeres Beispiel ist, aber man könnte auch andere Tschechien, Polen, Ungarn nehmen. Ja, und da entsteht eine Diskrepanz in der Produktivität. Und da gab es jetzt einen Versuch der Kompensation. Wie versucht man das Ganze jetzt zu kompensieren, damit die Produktivitätsdaten sich etwas angleichen? Ganz einfach, man drückt die Löhne. Und da müsste sich jetzt eine lohnabhängige Klasse gegen wehren. Diese Kompensation, was war das? Das waren natürlich geringere Löhne, schwache Sozialstandards, man drückte auch etwas die Umweltstandards und niedrigere Steuersätze. Das setzte man durch und so versuchte man, die Produktivitätsdaten hochzutreiben. Klar, dass wenn man auf Sozialleistungen, Löhne, Umweltstandards verzichtet und die Steuer Last auch etwas drückt von der neuen Peripherie, dann steigt da die Produktivität. Das ist klar. Man könnte das Ganze jetzt so benennen, so wird das auch vom Bürgerlichen gemacht. Man versucht zu kompensieren durch eine Politik des Standortwettbewerbs. Etwas zutreffender wäre vielleicht, dass wir hier einen Standortunterbietungswettbewerb haben, zugunsten der herrschenden Klasse. Auf Kosten der lohnabhängigen Klasse. Denn das ist das, was hier tatsächlich passiert ist. Also diese EU-Osterweiterung war vom Klassenstandpunkt her ein Klassenkampf von oben. Und dabei kann eine lohnabhängige Klasse überhaupt nicht gewinnen. Ja, weder die lohnabhängige Klasse in Osteuropa, die nebenbei sehr, sehr schwache Position hatte, noch die in der neuen alten europäischen Peripherie, also wie Portugal oder Spanien. Ja, dabei haben alle verloren. Die Situation der osteuropäischen Lohnabhängigen, die stellte sich so dar, dass sie sehr schwache Gewerkschaften hatten in dieser Phase. Sieht heute nicht viel anders aus. Sie hatten vornehmlich erstmal neoliberale Parteien, also alles, was sich nach dem Ende der Sowjetunion da politisch durchgedrückt hat, war ja nicht gerade sympathisch vom Klassenstandpunkt. Es gab eine marktwirtschaftliche Schocktherapie, die von außen verordnet wurde. Also diese ganzen Länder durchlaufen einen Prozess nach einer planwirtschaftlichen Periode mit so einer kapitalistischen Schocktherapie. Man spricht auch vom unvermittelten Sprung in die kapitalistische Marktwirtschaft. Und das verschärft, dieser Prozess verschärft halt eben diese Situation, bei der vor allem Lohndumping stattfindet, Sozialleistungen abnehmen, Umweltstandards nicht eingehalten werden und auch die steuerlichen Zahlungen herabgesetzt werden für einen attraktiven Produktionsstandort. Natürlich steigen dabei die Arbeitslosenzahlen, es kommt zur Verelendung. Und es ging natürlich auch viel verloren, was man noch aus den sozialistischen Produktionsstätten kennt. Also aus den sozialistischen Betrieben war das ja vieles organisiert. Einrichtungen für Kinderbetreuung, das war ja betrieblich organisiert. Oder Teile der Gesundheitsverordnung, Erholung, Freizeit, das war ja alles unter der sozialistisch Betrieben, also als die sozialistisch organisiert waren, die Betriebe, das war ja inkludiert. Das fiel ja auch alles weg. Ja, das wurde alles liquidiert. Mit diesen sozialistischen Betrieben fiel auch diese Versorgung weg und sie wurde eben nicht kompensiert, weil der Staat jetzt, der neue bürgerliche kapitalistische Staat in der neuen Peripherie das an irgendeiner Stelle hätte kompensieren können, sondern das fiel einfach nur weg. Kann man insgesamt als kapitalistische Schocktherapie benennen. Es ist auch ein interessanter Umstand bis in die Gegenwart. Es ist geradezu bezeichnend, dass heute in den 100 wichtigsten Unternehmen Europas kein einziges den Sitz in einem dieser Beitrittsländer hat. Für die Standorte in den östlichen Banken war das, muss man sagen, quasi ein Aufkauf. Fast vollständig gingen die östlichen Banken in den westlichen Besitz über. Das gilt vor allem für die Banken Polens, Tschechiens, Slowakei und Bulgarien, ja, wo der westliche Anteil zwischen 70% und 80% liegt. Stand so ungefähr 2018, ne, wo das jetzt ist, müsste man mal recherchieren. Ja, in Ungarn sind es 60%. Eine Ausnahme ist Slowenien, da stellt der Anteil vom westlichen Unternehmen noch 33% da. Aber auch das ist eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wenn man also sagt, der Osten, die osteuropäischen Länder wurden im Rahmen der kapitalistischen Schocktherapie ausverkauft, dann ist das nicht einfach nur eine hohle Parole, sondern das basiert ganz auf evidenten Zahlen, die sich anhand auch der Eigentumsverhältnisse darlegen lassen. Ja, das ist überhaupt nicht kryptisch, das ist überhaupt nicht abstrakt, sondern das ist eine äußerst konkrete Aussage, denn dieser Ausverkauf fand großflächig statt. Inzwischen steht fest, so auch Andreas Wehr, die Osterweiterung ist präziser als Expansion der Verhältnisse des westeuropäischen Kapitals und der EU-Großmächte nach dem Osten zu charakterisieren. Ja, da hatten wir jetzt auf der einen Seite vor allem die EU-Osterweiterung, also die wirtschaftliche Bindung und Erweiterung. Wir haben ja aber auch noch parallel immer die militärische über die NATO. Das passiert ja parallel beziehungsweise dem sogar vorgeschaltet, vor allem auf das Drängen der USA. Andreas Wehr schreibt, die Osterweiterung folgt zum einseitigen Vorteil der EU. Das ernüchternde Resümee lautet, die Osterweiterung der Europäischen Union, die vornehmlich dazu den stärksten Kräften im Westen, den sogenannten Global Players, neuen Marktraum zu erschließen und in diesem mithilfe des Regelwerks der Acquis Communautaire, also das ist so ein Begriff für das gesamte rechtliche und politische Fundament der EU, dass jeder Mitgliedstaat einhalten muss, um die Einheitlichkeit der EU, um die Einheitlichkeit der Union zu gewährleisten. So steht das bei Andreas Wehr. Und auch wenn die Redewendung eigentlich ihren Ursprung hat aus der Zeit von Willy Brandt und seinem Wandel durch Annäherung, so halte ich es ja immer noch für äußerst zutreffend, wenn man bei dem, was auch Andreas Wehr eben beschrieben hat, hinsichtlich der Osteuropapolitik, sowohl in Sachen EU als auch in Sachen NATO, wenn man hier vom Imperialismus auf Filzlatschen spricht. Die Personenfreizügigkeit wurde so ein bisschen als Ausgleich für wirtschaftliche Umbrüche dargestellt. Da hatte ich ja eben schon mal gesagt, ja, das ist zwar sehr schöner Vorzug, wenn man nun mit niedrigeren oder gar keinen Schranken mehr innereuropäisch reisen kann. Ja, begrüße ich auch sehr, mache ich auch gerne. Das hatte jedoch bei Teilen der Arbeiter, der Arbeitnehmer, der Lohnabhängigen in den alten EU-Staaten ganz spürbare Folgen. Ja. Besonders in der migrantischen Belegschaft, also die denken wir nur an, weiß ich nicht, Ford-Werke oder ähnliches, wo ein großer Anteil auch von türkisch-migrantischen Lohnabhängigen in den Werken arbeiteten. Das wäre jetzt so ein größeres Beispiel, das wäre natürlich komplizierter in seiner Gesamtdarstellung. Aber die gerieten vor allem in dieser Phase unter stärkeren Lohndruck. Denn Unternehmen, vor allem in Bau-, Dienstleistungssektor, Produktionsstätten, die nutzten jetzt günstigere Arbeitskräfte, auch aus Osteuropa, die ein ganz anderes Lohnniveau hatten, um die Löhne vor Ort zu senken, ja, und die Arbeitsbedingungen zu, wie sie es nennen, flexibilisieren. Ja, man könnte auch sagen, die Reservearmee, wie es Marx beschreibt, die wurde deutlich aufgestockt. Also man hat einen deutlich stärkeren Pool auf dem Markt der Arbeitssuchenden und dadurch wird die wahre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt günstiger, weil das Angebot steigt. Und dann konkurrieren Lohnabhängige untereinander und drücken dabei den Lohn. Kritiker sehen darin eine neue Form der Konkurrenz innerhalb der Arbeitnehmerschaft, schreibt Andreas Wehr. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, der erklärte rückblickend, und deswegen zitiere ich das an der Stelle, der machte das eigentlich recht offen, die Erweiterung, die Osterweiterung ist gemeint, habe bewusst als Turbomotor für Reformen in den alten Mitgliedstaaten gedient. Also, genau diese Prozesse der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, eine Lohnkonkurrenz, die sich gegenseitig niederkonkurriert und damit satte Extraprofite auch für die Kapitalistenklasse bedeutet, weil die können sich bei niedrigeren Löhnen eine höhere Mehrwertrate aneignen, ist das natürlich voll im Interesse der herrschenden Klasse. Das gehört auch dazu. Also ich will ja nicht sagen, dass die Personenfreizügigkeit und dass ich ohne Probleme über größere Zollschranken oder Reiseschranken in alle Teile der EU mich bewegen kann, das ist natürlich etwas, was wir alle begrüßen. Man darf dabei aber nicht unterschlagen, dass es auch andere Aspekte gab und heute noch gibt, die das politisch bedingt haben. Der Vertrag von Amsterdam 97 baute die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik militärisch aus, ohne die NATO-Strukturen zu beeinträchtigen. Dieser Vertrag von Amsterdam ist einfach nochmal eine, würde ich sagen, weiterer, nicht so entscheidender, aber Etappenpunkt auf der Intensivierung auch des europäisch organisierten Militarismus. 1999 beschlossen die EU-Staaten in Helsinki eine schnelle Eingreiftruppe von bis zu 60.000 Soldaten zur Wahrnehmung der Petersberg-Aufgaben. Da wird dann irgendwas von humanitären Einsätzen gesprochen, aber natürlich, und das dann direkt danach, Kampfeinsätze und Krisenmanagement und sowas. Da folgte das Programm, das hieß dann Headline Goal 2010. Zur weiteren Fähigkeitssteigerung. Also in dieser Zeit, Ende der 90er, da intensiviert sich nochmal der europäisch organisierte Militarismus. Zivile und militärische Missionen, ja, GSVP, gemeinschaftliche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ja, dafür steht dieses GSVP, das gab Einsätze, vor allem in frühen Jugoslawien, auch in Afrika. Und Andreas Wehr hat mal zusammen summiert zu Beginn 2018, wo eben sein Büchlein erschienen ist, da zählt man bereits 17 Missionen der EU, nicht der einzelnen Mitgliedstaaten, sondern als EU, mit zivilen bzw. militärischem Charakter. Ne? Ich würde sagen vornehmlich militärischem Charakter. Es handelte sich bei dem militärischen Vorgehen weniger um klassische Kampfverbände, sondern um Nation Building in den Protektoraten des Westens. Afrika. Josef Fischer, unser alter Kumpel, der war Vertreter von Anfang an von mehr Handlungsspielräumen, ja, davon mehr zu öffnen. Im Lissabon-Vertrag sehen wir noch Spuren auch von dieser Positionslinie der Grünen, vor allem von Josef Fischer, da weitere Vorstöße zu wagen. Also der deutsche und der europäische Militarismus ist echt bei den Grünen schon lange tradiert. Und wenn man aktuell liest, was Josef Fischer jetzt wieder für Töne von sich gibt, bis hin zur nuklearen Bewaffnung, dann wird klar, dass das sich das noch weiter gefestigt hat. Also da haben wir es wirklich mit knallharten Bellizisten zu tun. Und die haben ihre Spuren in den Verträgen der Europäischen Union immer wieder hinterlassen. Und so kam es dann ja auch immer wieder zur Intensivierung vom Militarismus. In der EU-Osterweiterung wird auch die geostrategische Position der Ukraine wieder extrem deutlich. Ja, wie es beispielsweise ja schon der US-Stratege Zbigniew Brzezinski in den 90ern herausgearbeitet hat. Der hat es auch schon früher herausgearbeitet, aber vor allem in den 90ern gibt es ja auch einen kleinen Büchertisch zu seinem Buch Die einzige Weltmacht oder im Englischen The Grand Chessboard, wo dieser Dreh- und Angelpunkt Ukraine nochmal herausgearbeitet wird, wie das schon seit jeher geostrategisch eine Schlüsselstelle ist. Und nach dem Aussetzen der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU unter dem ukrainischen Präsident damals Viktor Janukowitsch, das war im November 2013, ab da an, also Assoziierungsabkommen wurde ausgesetzt und von da an, spätestens von da an, ist natürlich komplexer, ist jetzt auch nicht heute unser Thema, aber von da an kann man sagen, dass die Europäische Union als Europäische Union geschlossen den Sturz vorantrieb von Viktor Janukowitsch, bis dann schließlich im Februar 2014 auch diese Absetzung erfolgte. Die war dann nicht allein das Werk der Europäischen Union, das hätten sie vielleicht gern gehabt, aber da muss man natürlich auch einräumen, dass die USA da eine wichtige Rolle gespielt haben, aber auch ultranationalistische, faschistische Kräfte, die ganz offensichtlich in enger Absprache mit den US-amerikanischen Beratern gearbeitet haben, aber die waren da halt eben auch noch vor Ort. Ja, wer da schon Nachrichten gesehen hat, erinnert sich da auch noch auf dem Maidan, wie da viele Flaggen schwarz und rot gewackelt haben. Das waren nicht schwarz-rote Fahne von irgendwelchen Anarcho-Kommunisten, sondern das war die schwarz-rote Fahne von ultranationalistischen, faschistischen Kräften, die sich auch im Bandera-Kult wiedergefunden haben. Also das waren schon die Bilder, die damals auch durch die Nachrichten gingen. Auch die von den USA initiierten Sanktionen gegen Russland als Bestrafung für die russische Ukraine-Politik. Hier wäre insbesondere die Eingliederung der Halbinsel Krim in den russischen Staat, in das russische Staatsgebiet. Das wurde natürlich von den USA und von den EU-Mitgliedsstaaten dann scharf verurteilt und wurde dann auch mit Sanktionen reagiert. Wenn wir dann schon über Europa, USA und die Ukraine sprechen, dann darf man auch nicht Victoria Nuland unerwähnt lassen. Victoria Nuland, die damalige US-Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten, die machte 2014 während der Proteste auf dem Maidan in der Ukraine so ein paar bemerkenswerte Aussagen, aber besonders im Gedächtnis geblieben dürfte sein, dass sie bei einem Telefonat mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Piat, das war so 2014 im Februar, also gerade so in der heißen Zeit, da ist dieses wichtige Ding gefallen von Nuland in dem Gespräch Fuck the EU. Also die USA waren da äußerst unzufrieden mit ihren Vasallen. Also eine sehr ungeschönte Reaktion auf die bisherige Bemühungen der Europäischen Union, hier entsprechende Farbrevolution voranzutreiben. Denn sie empfanden das alles als viel zu zögerlich und ineffektiv. Ja, also da hätte mehr kommen müssen von der Europäischen Union. So empfand das offensichtlich Victoria Nuland. Die Vasallen hätten da einen stärkeren Rambock bilden müssen. Das fanden dann die Europäer aber nicht so geil. Die fühlten sich da natürlich, so redet man ja nicht mit sogenannten Partnern. Der Rest, kann man jetzt sagen, ist Geschichte und gehört dann auch in andere Folgen der Kommunistenkneipe. Was jetzt zum Thema der EU-Geschichte noch unbedingt erwähnt werden sollte, ist natürlich die Euro-Krise im Oktober 2009. Die muss noch erwähnt werden. Diese Finanzkrise, die Finanzkrise ließ 2009 die Wirtschaftsleistung in der EU um 4,2% einbrechen. Das bedeutete sinkende Staatseinnahmen, steigende Sozialausgaben. Es gab die Bankenrettungen, ne, too big to fail, da wurde dann die Commerzbank und sowas gerettet. Und das trieb natürlich die Verschuldung noch weiter nach oben. Ja, man kann ja nicht irgendwelche verspekulierten Banken, die dann völlig in den Schulden sitzen, die kann man nicht retten als Staat, ohne dabei federn zu lassen. In Griechenland stieg die Schuldenquote, die lag 2006 bei 108%. Die lag 10 Jahre später, 2016, bei 180%. Also Griechenland hat diese US-Finanzmarkt verursachte Krise hart getroffen. Entscheidend war dabei die starke Abhängigkeit von ausländischen Gläubigern im Falle Griechenland. Das unterschied übrigens auch den griechischen Fall von anderen Fällen, dass es hohe Schuldenquoten gab, war gar nicht so ungewöhnlich. Zugegeben, bei Griechenland waren sehr hoch, aber es gab auch andere Staaten, die sehr hohe Schuldenquoten hatten. Häufig war es dann aber so, dass die Schuldner im eigenen Land saßen. Das Problem bei Griechenland war, dass die ganzen Schulden oder die Gläubiger, die saßen vor allem in Frankreich, die saßen in Deutschland, die saßen teilweise in Großbritannien und die wollten halt ihre Kohle zurück und sahen da erstmal keine also nicht, dass sich das schnell wieder amortisiert. Und deshalb wollten die, bei Griechenland haben die dann auch so hart interveniert. Ja, es gibt zum Beispiel Beispiele in Großbritannien oder in Japan, hat das auch ordentlich reingehauen. Die hatten aber hauptsächlich inländische Gläubiger. Und dann spielt das schon eine andere Rolle für Seiten der Politik der Europäischen Union. Griechenland geriet unter dem Rettungsschirm von ESM, IWF unter ganz weitreichende Abhängigkeiten. Die Umsetzung der sogenannten Sparprogramme, die wurden überwacht von der Troika. Troika ist die EZB, also die Europäische Zentralbank, dieses in Frankfurt, die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds, EWF. Für die Griechen bedeutete das Renten- und Lohnkürzungen sowie Eingriffe in staatliche Entscheidungen. Das schränkte natürlich stark die Souveränität von Griechenland ein, aber das konnte die EU durchdrücken. In dem Kontext passiert natürlich innerhalb von Griechenland sehr viel. Der Aufstieg von Alexis Tsipras. Es gab dieses wichtige Oxy-Referendum 2015. Und damit war, muss man sagen, die Hoffnung auf einen politischen Kurswechsel eigentlich zerschlagen. Nach diesem Referendum, da unterzeichnete Tsipras noch ein weiteres Memorandum und dieses Memorandum kann man auch bezeichnen als Kapitulationsurkunde der Regierung. Und Andreas Wehr sagt auch, 6 Monate Hoffnung auf eine griechische Linke. Die waren nach etwa 6 Monaten, die waren die wieder vorbei. Und es kam das Ende, das rasche Ende des griechischen Frühlings. Ja, also auch Andreas Wehr hatte hier Vertrauen, ob Syriza hier nicht eine Veränderung in der linken Politik in Europa spielen könnte. Aber die Geschichte hat es dann anders gezeigt. Für die Griechen bedeutete das große Jugendarbeitslosigkeit. Ne? Groß bedeutet 44%. Insgesamt Arbeitslosigkeit 27%. Seit 2008 haben 425.000 Menschen Griechenland verlassen. Und das entspricht 10% der Bewohner im erwerbsfähigen Alter. Also das sind riesige Zahlen für das Land Griechenland. Das Memorandum wurde mit ähnlichen Konsequenzen wie bei Griechenland auch für Irland, Portugal, Zypern und Spanien diktiert. Die Rettungsschirme, die Kredithilfeprogramme, die Finanzaufsichten, und zwar Finanzaufsichten über Jahrzehnte, waren für all diese Länder ebenfalls die Konsequenz. Aber gerade, und natürlich auch etwas wegen der fortgeschrittenen Zeit, über die Aspekte der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise, über den Brexit und auch nochmal detaillierter über die Geschichte Griechenlands, sowie all die Dinge nach dem Jahr 2018, nochmal sehr, sehr entscheidende Jahre für die Europäische Union, die möchte ich gerne mit dem Autoren Andreas Wehr selbst besprechen. Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Cliffhanger in der Geschichte der Europäischen Union und der Hinweis, dass es noch eine Folge mit Andreas Wehr zur Europäischen Union geben wird, wo wir uns dann Zeit für die eben genannten Punkte nehmen und nicht so weit ausholen und nochmal Opitz an den Anfang des europäischen Imperialismus stellen, sondern möchten uns da dann vor allem auf die auch gegenwärtigen Probleme fokussieren. Es gibt noch ein paar Einordnungen zur Europäischen Union am Ende vom Buch von Andreas Wehr, die ich hier noch mit zitieren möchte. Da wäre zum einen Wolf-Dieter Gudop, von BEM eine häufig genannte Quelle auch in dem Buch von Andreas Wehr, der schreibt, Zitat, die Größenordnung der Kapitale und der für sie erforderlichen Aufwendungen, die betriebliche wie die weltwirtschaftliche Vergesellschaftung der Produktion, erreichten Ausmaße, die unter den Bedingungen der bisherigen Kapitalismus, der sogenannten klassischen Konkurrenzkapitalismus, nicht mehr existieren könnten. Die aus der klassischen Entwicklung des Kapitals hervorgegangenen Form der kapitalistischen Produktionsverhältnisse wurde zur Fessel und musste gesprengt werden und sie wurden gesprengt. Dieser Prozess wird auch als Globalisierung der kapitalistischen Produktion bezeichnet. Dabei ist die Globalisierung sowohl Ergebnis wie Antrieb der Entwicklung. Und in dem Zusammenhang schreibt Frank Deppe, Zitat, Außenhandel, Kapitalexport und Ausdehnung des Wirtschaftsraums wirken also unmittelbar auf die Verwertungsbedingungen des Kapitals ein. Sie sind Resultat wie viel Kraft der Entfaltung der inneren Widersprüche des Kapitalverhältnisses in einer historischen Bewegung, in der Internationalisierung kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Setzt sich somit die Verwertung des Kapitals als der treibende Faktor der kapitalistischen Produktionsweise durch. Und noch ein Zitat, und zwar von Renate Landefeld, die ich auch wirklich sehr schätze. Sie schreibt, Zitat, die teilweise Durchdringung von nationaler Bourgeoisie und Auslandskapital bewirkt jedoch keine Auflösung oder gar Mischung der Bourgeoisie. Es bleiben wichtige Unterschiede. So handelt es sich beim Auslandskapital in der Regel um Töchter von Muttergesellschaften, die vom Hauptsitz in einem anderen Land aus kontrolliert werden, über Verwendung der Gewinne, das Ausmaß von Investitionen, Fortbestand oder Schließung, wird von einer ausländischen Zentrale aus entschieden, nach Maßgabe von Interessenslagen der Konzernmütter, die sich den Einflüssen am Standort entziehen. Ja, macht Renate Landefeld, finde ich, ja auch nochmal einen schönen Zusammenhang auf, hat, wenn wir auch eben referiert haben über den Kontext der Osterweiterung, auch die wirtschaftlichen Implikationen der EU-Osterweiterung, wie da das Verhältnis ist, wo da Entscheidungen getroffen werden, auch über Fortbestand und Schließung zum Beispiel auch. Das ist, finde ich, nochmal ein schönes Schlusswort von Renate Landefeld an der Stelle. Aber auch den Autor wollen wir am Ende nochmal resümieren lassen. Und Andreas Wehr schreibt da zum Abschluss, Kooperation und Konkurrenz der EU-Machtverhältnisse, noch so zugunsten Deutschlands, wie sie noch nie zugunsten Deutschlands gewesen sind. Aktuell stärkste konventionelle Armee soll sie werden. Eine Hegemonialordnung mit Deutschland an der Spitze. Die EU ist allerspätestens mit dem Vertrag von Maastricht, wo die monetaristische Geld- und Konjunkturpolitik zum Bestandteil des europäischen Vertragsrechts wurde, die Konvergenzkriterien der Wirtschafts- und Währungsunion legen die EU auf eine neoliberale Wirtschaftsordnung fest. Mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie mit dem Fiskalpakt werden selbst kleinste Abweichungen von dieser monetaristischen Politik der Geldwertstabilität mit Sanktionen belegt. Der Sozialabbau wurde damit vertraglich festgeschrieben. Zugleich soll damit jeder Versuch, die bestehende kapitalistische Wirtschaftsordnung auch nur in Frage zu stellen, von vornherein und verbunden unterbunden. Eine solche Ordnung war bereits in den 30er Jahren von Friedrich August von Hayek, einem der Vordenker des Neoliberalismus, erdacht worden. Nach seiner Auffassung, also der Auffassung von Hayek, gründeten die Probleme Europas im Aufstieg der Volkssouveränität und demokratischer Kontrolle über die Wirtschaftspolitik. Seine Lösung war eine europäische Föderation, welche den demokratischen Weg in die Knechtschaft versprechen würde, indem sie europäischen Staaten vertragliche Verpflichtungen zur Beendigung öffentlicher demokratischer Kontrolle über die Wirtschaft und Sozialpolitik eingehen. Das erinnert stark an das Gespräch, das ich mit Jörg Goldberg geführt habe, in dem er auch nochmal doppelt unterstreicht, die demokratische Kontrolle in die Wirtschaft ist das, was für Hayek das Grundübel darstellt. Also, wenn eine Wirtschaft im Sinne, geschweige denn artikuliert von der Masse der Bevölkerung, von der demokratischen Mehrheit organisiert wird, dann haben wir den Weg zur Knechtschaft bereitet, so Hayek. Diese brillante Erkenntnis war das, dass das internationale Vertragsrecht durch die normalen parlamentarischen Gesetze und Politiker einzelner Staaten unterlaufen werden könnte. Somit kann ein Vertrag, der innerstaatlichen Angelegenheiten oder der innerstaatliche Angelegenheit betrifft, demokratische Politikgestaltung blockieren. Und mit der EU sind nach Andreas Wehr diese Überlegungen von Hayek Realität geworden. Also ein neoliberales Erfolgsprojekt ganz nach dem Sinne des Urvaters. An dieser Stelle nochmal zum Ende. Die EU ist ein bürgerlicher Staatenbund zum Zweck der Durchsetzung der Interessen der europäischen Organisierung des Klassengegners. Ein sozialistischer europäischer Staatenbund könnte der organisierte Ausdruck der europäischen proletarischen Klasse sein, also der Arbeiterklasse, der Lohnabhängigen. Andreas Wehr zeigt, wie die Forderungen deutscher bürgerlicher Parteien nach mehr Europa die bürgerlich-demokratischen Rechte schwächen zugunsten einer Machtverschiebung auf den Verzicht nationaler Souveränität. Das wird von Politikern von CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen, Linken ständig ventiliert. Teilweise wohlwissentlich, teilweise aber auch einfach in der Funktion des nützlichen Idioten. Eine Katastrophe der Zeit ist es, dass die Europäische Union von Rechten in Frage gestellt wird, mit chauvinistischen Argumenten. Die Katastrophe ist, dass stattdessen nicht von linken Kräften mit sozialistischen Tönen die Kritik dominiert. Es gibt ja linke Parteien, die eine grundsätzliche Opposition zur Europäischen Union abbilden, ja, die in Opposition stehen. Das sind kommunistische Parteien, die Kommunistische Partei Griechenlands, auch die Italiens, Spaniens, Portugals und so weiter. Die machen genau das. Die machen, in sozialistischen Tönen kritisieren sie die Europäische Union. Die linke britische Tageszeitung Morningstar beschrieb am Vortag der Abstimmung über den Brexit sehr genau, worum es geht. Zitat: Eine Stimme für das Verlassen bringt nicht heute den Sozialismus, aber sie wäre ein Schritt hin zur Wiederherstellung von demokratischer Kontrolle über unsere Wirtschaft. Und sie würde ein Hindernis für Fortschritt beseitigen. Gemeint ist die EU. Mit diesem Band hat Andreas Wehr einen politischen Überblick über die Geschichte der Europäischen Union geliefert bis zum Jahr 2018. Und weil gerade inner- und außereuropäische Ereignisse der Jahre 2018 nochmal viel in Bewegung gesetzt haben, werden wir, wie gesagt, genau über dieses Zeitfenster nochmal mit dem Autor im Interview sprechen. Wer darüber hinaus jetzt tiefer eintauchen will in die Geschichte der Europäischen Union, dem empfehle ich zum Einstieg das kleine Büchlein von Papirossa. Wir hoffen, heute einen kleinen Beitrag geleistet zu haben zu diesem wichtigen Thema, wo wir punktuell immer wieder nadelstichhaft in einzelne Themenkomplexe der langen Geschichte reingestochen haben, Schlaglichter hineingeworfen haben. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuhören im kleinen Büchertisch. Wenn ihr wollt, empfehlt den kleinen Büchertisch doch einfach den nächsten 10 weiteren Leuten, denen ihr über den Weg lauft. Die sollten das dann am besten auch 10 weiteren Leuten empfehlen und so weiter. Oder alternativ, lasst ein Like da, kommentiert, liegt ganz bei euch. In der nächsten Folge unseres kleinen Büchertischs, da werden wir uns wieder mit einem Werk der marxistischen Theoriegeschichte widmen. Also, wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Bis dahin, ciao.